Gleich live sein. Wir sind jetzt schon live. Okay, wir sind live. Willkommen bei den Weltraumaffen, liebe Zuhörer. Ja, heute haben wir uns ein bisschen was Besonderes ausgeguckt. Nämlich wollen wir heute zusammen den politischen Kompass-Test machen. Den haben wir in der Vergangenheit schon benutzt, und zwar in unserer Gamergate-Vergangenheit. Weil der Gamergate-Bewegung wurde ja nachgesagt, es wäre eine... Sie wäre unglaublich rechts und das wären alles Nazis und so weiter und Rassisten. Und dann wurde als Reaktion praktisch wurde ein großes Aggregat gemacht von vielen Gamergate-Leuten, die den politischen Kompass-Test gemacht haben und die geguckt haben, wo sie darauf platziert haben. Abel, kannst du mich mal einblenden? Dann führe ich das kurz vor. Niemals. Furchtbar. Ei. Ich muss natürlich auch noch einblenden. So. Achso, und ich bin Abel unter Gruppen-Account, dann haben wir unseren Mars-Affe unter dem Mars-Affen-Account und die Tomate ist das Solanum wie immer. Ja, Bleilo ist leider nicht streamfähig, aber der mischt im Chat mit und Chris hat sich geweigert. Ich glaube, er hat Angst, dass er hier enttarnt wird. Ja. Ja, das geht auf... Naja, bei Chris ist es ja so, dass wir alle wissen... Dass er Parteimitglied ist, hat er ja auch schon öffentlich gesagt. Und damit ist seine politische Richtung eigentlich auch schon relativ klar. Und damit ist das redundant. Da hat er schon einen Punkt eigentlich. Na gut, ich wollte das jetzt ein bisschen überspitzt formulieren. Das Ganze gibt es auf politicalcompass.org. Da gibt es auch Tests praktisch in verschiedenen Sprachen. Wenn man den auf Englisch nimmt, ist der sehr auf amerikanische politische Probleme getrimmt. Also mit Angriffskriege und... inwieweit militärische Aktionen halt gerechtfertigt sind. Den gibt es aber auch auf Deutsch. Der ist dann ein bisschen mehr auch auf deutsche bzw. europäische politische Probleme getrimmt. Und wie gesagt, es gab zur Gamergate-Zeit ein großes Ding, wo der Test von mehreren Leuten genommen wurde. Das sah dann ungefähr so aus, was eine ganz schöne Idee war, weil es hat halt dieses Totschlagargument von wegen, das wären alles Rechte und das wären alles Nazis, ein bisschen untergraben, hat dem die Legitimation entnommen. Ja. Wobei da schon auch ein paar Punkte unter autoritär rechts und sogar auch links sind, aber so die überwiegende Mehrheit ist halt eigentlich eher nicht pro Hitler oder pro Stalin. Ja. Ja, das, was wirklich auffällt, ist halt, dass die meisten libertär sind. Also, und auch wenn viele eher rechts sind, die Mehrzahl ist libertär links und fast alle sind libertär. Und das ist das Argument, da konnten sie halt auch nie von Abstand nehmen, dass halt Gamergate irgendwie alle super rechts sind und dass das auch stark die Alt-Right-Bewegung ist, etc., etc. Und da wurde ein paar Monate später, anderthalb Jahre später, hat auch noch mal jemand, der Umfragen wissenschaftlich macht und mit Daten umgeht, der, wie heißt der, Brad Glasgow, der hat auch noch mal eine Umfrage gemacht und er hat irgendwie rund 1000 Leute interviewt, wenn ich es richtig im Kopf hatte. Das war über den Gamergate Subreddit noch. Genau, und da wurde das Ergebnis halt auch nochmal wiedergespiegelt, weil das hier war damals sozusagen offen auf, also halbwegs offen auf Twitter, wo die Leute einfach ihren Punkt mit reinmachen konnten. Und der Brad Glasgow, der wollte dann auch nochmal von jedem, der an der Umfrage teilnimmt, sozusagen eine Verifikation, dass die Person denn tatsächlich was mit Gamergate zu tun hat. Und hat sich dann einen Link schicken lassen von einem Account, wo man sieht, dass die Person regelmäßig unter Gamergate tweetet oder einen Reddit-Account oder halt eine persönliche Bestätigung vom Teilnahme, Umfrageteilnehmer, dass er denn tatsächlich involviert ist. Und er hat das Ergebnis so nochmal wiedergespiegelt. Also. Und wir dachten uns, wir machen das einfach mal im Stream. Wir sind jetzt zu dritt und wir würden einfach die Fragen... die in diesem Test drin sind, das sind, ich hatte kurz nachgezählt, das sind so 85 Fragen, würden die einfach kurz durchgehen, ein bisschen besprechen, jeder stimmt so ab, wie er für richtig hält und am Ende gucken wir einfach mal, wo wir landen. War jetzt ein Ding, was wir länger geplant haben und wir haben jetzt einfach gedacht, wir machen das mal heute. Jo, Abel, möchtest du... Unterprächtig. Unterprächtig, was? Wunderprächtig, habe ich gesagt. Ich tue dann mal aufhören, dich einzublenden. Okay. Oder voll. Ja, also wir haben in den Quellen, haben wir unten den Link drin. Schaut es euch an. Also und ja, also. Wir haben jetzt bei dem Test, also wir nehmen für Deutsch, also für europäische Verhältnisse, deutsch-europäische Verhältnisse, oder wie man so schön sagt, Mitteleuropäer, die erste Seite. Wenn die ökonomische Globalisierung unausweichlich ist, sollte sie primär der Menschheit dienen, anstatt den Interessen transnationaler Unternehmen. Jo, absolute Zustimmung. Absolute Zustimmung? Solano? Ja, ich bin mir nicht sicher, ob stark oder ob normale Zustimmung, aber eigentlich, ja, Ablehnung. Zustimmung. Ablehnung bei mir. die nächste Frage wäre, ich würde immer mein Land unterstützen, egal ob es richtig oder falsch handelt. Ich glaube, das haben wir mit unseren Streams ja insgesamt schon ziemlich klar gemacht, wo wir da stehen. Also... starke Zustimmung, genau. Auf jeden Fall. Egal was, der Staat ist unfehlbar. Nein, nee, Gott. Ist in meinen Augen relativ klar. Ablehnung. So, niemand sucht sich sein Geburtsland aus, also ist es sinnfrei, darauf stolz zu sein. Ablehnung. Warum? Warum soll ich nicht stolz auf mein... Also, das hat doch nichts mit dem Aussuchen zu tun. Also, ich finde schon, dass man da drauf, was Deutschland in der Geschichte so beigetragen hat, natürlich auch Scheißdreck, aber auf die guten Sachen kann man auch stolz sein. Warum nicht? Niemals. Also, ja, das ist... Deutschland verrecke, Hashtag 2018. Und vielleicht, also, früher hätte ich das auch nicht unterschrieben, glaube ich. Aber inzwischen ist das, glaube ich, auch so eine Trotzreaktion, dass ich sage, genau das ist halt Blödsinn, dieses... Ja. Ich finde schon, dass man drauf stolz sein kann. Also, auf jeden Fall. Also, da gibt es auch was. Also, ich meine, wir haben ja auch zum Teil einen Staat, der unseren transnationalen Unternehmen Geld wegnimmt, damit es den Menschen dient. Also... da würde ich schon sagen, ja, finde ich schon gut. Ja, ich finde das auch eine, ich weiß nicht, ich glaube, da gibt es von den Leuten, die genau den Satz sagen, also es ist vollkommen sinnvoll, darauf stolz zu sein, da gibt es ein bisschen ein Verständnisproblem, weil die, glaube ich, eher das so volkstümlich und rassisch interpretieren, wenn man sagt, okay, ich bin auf mein Land stolz. Aber das gibt es ja auch von, in Amerika sieht man es ja zum Beispiel, Amerika ist ja sehr patriotisch, da gibt es ja Leute, die einwandern, dann zu Amerikanern werden und dann sagen, ich bin stolz auf mein Land, auf die USA. Ja, aber das ist doch auch vollkommen richtig. Ja, deswegen, es kann ja wertebezogen sein. Du kannst dich doch nicht für die Verbrechen von deinem Land schämen, aber nicht auf die guten Sachen stolz sein. Entweder du hast gar keinen Bezug zu deinem eigenen Land und tust dann weder die negativen noch die positiven Sachen anerkennen, oder du tust die positiven und negativen Sachen anerkennen. Also du kannst nicht sozusagen Goebbels und Goethe oder keine von beiden. Aber es geht nicht, dass du dich nur auf Goebbels oder nur auf Goethe beziehst, wenn du nicht stolz oder stolz sein willst. Also wisst ihr, was ich meine? Also ja, würde ich auch unterschreiben. Also das ist auch ein Denkfehler einfach der Leute, die Nationalstolz irgendwie auf der einen Seite verteufeln und auf der anderen Seite halt den Rucksack immer weiter voll machen mit Schuld. Ja, ich finde auch, das klingt gut, aber das könnte man super aus dem Kontext reißen. Die Weltraumwaffen, Goebbels und Goethe. Ja, aber das gehört doch beides zu Deutschland. Also weißt du, das keine Ahnung, es wäre doch auch vollkommen Banane, wenn du sagen würdest, mein Land hat nur was Positives gemacht und wir haben noch nie irgendwas falsch gemacht. Also für jedes Land, kannst du das so sagen? Ja, also. Ja, wobei das Argument ist ja, selbst wenn das nur was Gutes gemacht hat, dass man darauf nicht stolz sein könnte. Also es ist ja im Prinzip ein kollektiver, also Gedanke, der da unterstellt wird praktisch. Dass man sagt, oh, ich gehöre hier dazu, aber in Wirklichkeit gehört man nicht dazu. Aber na gut, man ist ja auch auf andere Menschen stolz und die ist man ja auch nicht. Apropos Menschen. Unsere Rasse hat viele überlegene Qualitäten im Vergleich zu anderen Rassen. Ja, das ist... Und? Starke Zustimmung? Ja, starke Ablehnung. Wo bleibt der Enthusiasmus? Ja, starke Ablehnung von mir auch. Na gut, wenn wir schwarz wären, könnten wir immerhin keinen Sonnenbrand kriegen. Ja, das stimmt. Ja, aber das ist ja keine per se Überlegenheit, sage ich. Und zwar, wenn du in Kopenhagen wohnst, bringt dir das auch wenig. Ja, na gut, aber, ne? Also das ist so, als wenn du nicht brennen kannst, so ungefähr. Du kannst in jede Flamme reingreifen, aber hey, wenn du an der Antarktis bist, dann ist das egal, weil da gibt es kaum Feuer. Naja. Wobei sogar in der Antarktis schützt dich, weil dort ja auch die Sonnenstrahlung stärker ist. Also du kriegst ja leichter Hautkrebs, wenn du als Weiß. Oh Scheiße, stimmt. Zur Antarktis gegangen. Ja. Apropos Rassen und überlegene Rassen. Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Ablehnung. Ja. Zustimmung. Ja? Ja. Oh, dann haben wir die erste Krise hier, oder was? Ja, was ist, wenn der Feind deines Feindes auch dein Feind ist? Ja, dann kann ich den eine Zeit lang unterstützen. Ich würde zum Beispiel sagen, dass eine Gruppe wie ISIS zu besiegen, eine Bewaffnung durchaus Sinn macht von Gruppen, die man selber nicht unbedingt groß haben möchte. Ah, okay. Würde ich sagen, macht durchaus Sinn. Finde ich, wird viel zu häufig gemacht. Aber da ist schon eine bestimmte Logik dahinter, in meiner Ansicht nach. Ja klar, die Logik aber ist ja, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Das ist aber das ist ja eine machtpolitische Logik, das ist ja keine, also ich würde ja jetzt zum Beispiel, so sehr ich die Feministin zum Beispiel nicht mag, würde ich nicht die Rechtsaußens unterstützen wollen, die sie auch nicht mögen. Also, ich würde, Grenzen. Wenn ich jetzt... richtige Neonazis habt, die dabei sind, in die Regierung zu kommen, auch Feministinnen unterstützen. Ja, das ist wieder was anderes. Ja. Und ja. Zum Beispiel also Nazi-Deutschland und Sowjetunion, die Alliierten, die hätten sich ja nicht unbedingt mit der Sowjetunion verbünden müssen und dann würden jetzt alle Deutsch sprechen in der nördlichen Hemisphäre. Nein, Quatsch, aber man denkt dabei immer eher an was Negatives, aber es ist negativ und positiv. Also es gibt das größere Böse im Prinzip. Ja, also. Und wie entscheiden sich die Weltraumaffen dann? Also wir müssen uns ja nicht als Kollektiv das Gleiche entscheiden, das ist ja die Idee der Sache. Ich bin gerade ein bisschen am Rumschwingen. Schade, dass es keine mittlere Option gibt. Es gibt ja nur Zustimmung, Ablehnung, starke Zustimmung, starke Ablehnung. Sehr situationsbezogen. Zustimmung wäre wahrscheinlich, es macht öfters Sinn und Ablehnung ist wahrscheinlich, es macht manchmal Sinn und starke Ablehnung macht es niemals aus Prinzip heraus. Dann bleibe ich bei Ablehnung. Ja, ich bleib bei Ablehnung wegen dem Grammatikalismus. Sind nicht meine Freunde. Ich lasse mal meinen Dot in Zustimmung drin, ich weiß nicht. Aber Ablehnung wäre eigentlich auch, ich keine Ahnung. Okay, mal militärische gucken. Aktionen, die gegen internationale Gesetze verstoßen, sind manchmal gerechtfertigt. Starke Ablehnung. Ja, würde ich auch also Ablehnung, würde ich in dem Fall wählen. Solange wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass die internationalen Gesetze kein Bullshit sind, aber davon gehen wir einfach mal aus, würde ich sagen, weil bestimmte Annahmen muss man einfach machen bei sowas. Ja. Ich habe da sogar starke Ablehnung, weil nein, das ist so shit. Es gibt im Moment eine bedenkliche Fusion der Informations- und Unterhaltungsindustrie. Wie entscheiden sich die Weltraumaffen da wohl? Super spannend. Die Clickbait-Frage. Starke Zustimmung. Ja. Großes Problem. Haben wir die erste Seite auch schon fertig? Mann, Wahnsinn. Das geht aber schnell. Jetzt geht es um die Wirtschaftsfragen. Menschen sind eher wegen ihrer Klasse gespalten als wegen ihrer Nationalität. Starke Zustimmung. Von mir. Ja, bei mir auch. Von mir auch. Entschuldigung. Nö, dann mach ich. Inflation zu kontrollieren ist wichtiger als Arbeitslosigkeit zu kontrollieren. Oh, das ist so eine verdammt simplistische Frage, ja. Dass es mir die Haare hochstellt. Also, es gibt eine Argumentationslinie, mit der du die Arbeitslosigkeit über die Arbeitslosigkeitsbekämpfung die Inflation unter Kontrolle bekommst. Und es gibt eine Argumentationslinie, die die Inflation als Tool verwendet, um die Arbeitslosigkeit zu kontrollieren. Also das ist so ein bisschen so ein Henne- und Ei-Frage in meinen Augen. Ja, ist ja immer so mit Wirtschaft. Also ich tendiere zur Ablehnung, weil mir Menschen näher sind als Währung. Aber das ist ja auch simplistisch. Ja, und wenn die Leute arbeitslos sind, also na gut, in Deutschland ist jetzt ja Spezialfall mit Arbeitslosengeld, da haben sie dann ja Geld im Prinzip, wenn sie arbeitslos sind. Und wenn das Geld mehr wert ist, ist das vielleicht auch nicht so schlimm, aber einfach eine von Prinzipiensache würde ich auch ablehnen. Ja, auch Ablehnung. Ist mir doch egal, was da irgendwo in irgendwelchen Zentralbanken in deren Portfolio drin steht. Also ernsthaft, also Bullshit. Ja. Weil man nicht darauf vertrauen kann, dass Unternehmen freiwillig die Umwelt schützen, muss man sie schärfer regulieren. Zustimmung. Schärfer hätte man auch weglassen können. Starke Ablehnung. Ernsthaft. Nieder mit der Natur. Nein, ich würde Ablehnung. Chance, jetzt sind wir da. Ich würde Ablehnung machen. Ja? Ja. Ja, das Ding ist, wenn du ein ordentliches Verhalten sanktionieren musst, ist das kein ordentliches Verhalten mehr. Ja, na gut, aber das wir wollen ist ja, auch von den Chinesen bezahlt. Wir wollen ja nicht, dass Unternehmen moralisch sind oder ethisch handeln, sondern wir wollen, dass sie nicht die Umwelt kaputt machen. Also wir wollen nicht, dass sie aus Eigenantrieb das Richtige machen. Also das ist halt die Frage. In meiner persönlichen Utopie wird die Menschen so aus der Schule rauskommen, dass das Unternehmen keine Regulierung bedarf in der Hinsicht. Ja, bei unserer Welt ist es so, wenn wir nicht hingucken, vergraben sie den Klärschlamm irgendwo, wo es keiner merkt halt. Das ist leider so. Ja, jetzt kommt die nächste Frage. Wenn die Leute in Afrika, sollen die hungern oder sollen die Natur zerstören? Das ist eine gute Frage. Ja, also momentan sieht es doch eher nach Hungern aus. Weil wir kümmern uns mehr um die Serengeti zumindest, als darum, dass es den Menschen da unten besser geht. Ja, na gut, Afrika, wir machen ja nicht den afrikanischen Kompass. Ja, stimmt auch. Aber das ist eigentlich ein gutes Argument, weil da gibt es ja, das ist im Prinzip ja ein großes Problem in Dritte Weltländern, dass wenn die Sanktionen kriegen, dass die extrem behindert. Ja. Weil die einfach nicht das Geld dahinter haben, zu sagen, okay, wir machen jetzt alternative Möglichkeiten, was weiß ich, wir bauen jetzt hier einen riesen Solarpark oder sowas, sowas ist teuer. Ja, den müssten halt wir bauen, im Zweifelsfall. Ja, natürlich. Für diese Leute. Ja, ja, und sie bezahlen es. Nee, so nicht. Mexico is gonna pay for it. Ja, aber so ist es ja im Moment im Prinzip dann teilweise. Also auf vielen wirtschaftlichen Ebenen, wenn da halt Sanktionen gemacht werden auf dem internationalen Markt. Ja, also. Ja, aber ich würde das auch auf Deutschland beziehen und sagen, Zustimmung. Okay, dann gehen wir zur nächsten Frage. Also da bin ich konservativ, weil das ist ja der Status quo so ein bisschen. Jeder tut zu viel, er kann, jeder nimmt zu viel, er braucht, ist eine grundsätzlich gute Idee. Starke Zustimmung. Du Sozialist. Zustimmung, aber auch nur, ja, die Idee ist gut. Ob sie funktioniert, ist eine andere Frage. Jeder nimmt zu viel, er braucht. Ich, eigentlich ja, schon Zustimmung. Also, wobei die Leute eh immer mehr wollen, als sie brauchen. Aber deswegen verwenden sie ja brauchen und nicht ja, wollen. Das ist ja praktisch eine Gegenidee dazu. Genau. Ich wollte sagen, die nächste Frage ist mir irgendwie nicht hundertprozentig eingängig, weil die einfach nicht stimmt, so wie sie da steht, finde ich. Es ist ein Armutszeugnis an unsere Gesellschaft, dass grundlegende Dinge wie Trinkwasser nun ein abgefülltes Markenkonsumprodukt sind. Man kann unser Wasser trinken, auch aus der Leitung. Ja. Und wer meint, der muss Evian oder Vittel oder so einen Scheiß kaufen, dem kann ich nicht helfen. Newsflash, alles ist ein abgefülltes Markenkonsumprodukt heutzutage. Meinen die damit, dass, weil wir gutes Trinkwasser haben, man Evian verbieten soll? Ja, so hört sich's an, ne? Also da würde ich sagen, starke Ablehnung, weil das Trinkwasser aus dem Wasserhahn ist super gut, aber wenn du jetzt mega krank bist oder irgendwas an Knochen hast, dann ist so eine Hirschquelle schon auch gut für deinen Körper. Also ich kann mir Hirschquelle, kaufe ich mir nicht oft, aber wenn ich mich an Knochen verletzt habe, trinke ich gern auch mal eine Flasche Hirschquelle anstatt mein gammeliges Hahnwasser. Ja gut, also ich habe ja in Mainz gewohnt und war dann zwischendurch in Mainz mal umgezogen. Und an der, wo ich zuerst gewohnt habe, war das Wasser sehr, sehr bitter und kalkig. Und wo ich zuletzt gewohnt habe, war es super. Also kommt auch darauf an, wo man wohnt. Wobei kalkiges Wasser ist ja vielleicht gut für die Knochen, wer weiß. Ja. Also ich lehne mal ab. Ja, ich starke Ablehnung. Keine Ahnung, das hört sich für mich einfach wie ein antikapitalistischer Kampfspruch an. Ja. Oh, jetzt wird's spannend. Ja? Land sollte keine Ware sein, die man kaufen und verkaufen kann. Ablehnung. Weil du brauchst manche Teile von deinem Land, sollten nicht zum Verkauf zur Verfügung stehen, weil du zum Beispiel Regenerationsgebiete auf den Ozeanen brauchst, wo sich Fische regenerieren können. Und du kannst ja Ozeanteile nicht kaufen, aber sozusagen Fischrechte und so ein Kram. Mhm. So, ja, gut, das ist ja auch kein Land auf dem Ozean. Ja, aber du hast das sozusagen die Nutzungsrecht von dem Quotation Mark Ozeanland. Nein, aber du weißt, also so, ja, und genauso verhält sich ja auch mit an Land sozusagen, dass du Gebiete brauchst, wo sich die Natur regenerieren sollte und die du auch einfach nicht kaufen sollten, dürfen, tun, keine Ahnung, aber du kannst halt dein eigenes Haus bauen oder so. Ich weiß nicht. Deswegen Ablehnung, oder? Von mir kriegt es eine Zustimmung. Und zwar, weil ich halt die Konzentration von Grundbesitz für falsch halte, wie bei allen Konzentrationen. Und dieses Verkaufen und Verkaufen hat zu der Konzentration geführt. Und deswegen, also ich würde es nicht hundertprozentig ablehnen, aber ich würde es viel, viel stärker reglementieren und halt versuchen, diese Konzentration aufzuhalten. Weil in China ist es so, dass du Land verkaufen kannst, aber immer nur Nutzungsrechte für 100 Jahre bekommst. Mhm. Also ja, du zum Beispiel, ja. Nee, ich weiß nicht, bei mir ist auch, mir wird Landbesitz immer suspekter. Aber ich kann es teilweise nicht wirklich benennen, weil was Markus sagte mit der Konzentration, das ist halt im Prinzip, das ist ein Problem mit Kapitalismus, eigentlich vom System her, am Ende gibt es einen Gewinner im absolut freien Kapitalismus. Und das heißt, wenn man das auf Land bezieht, am Ende gibt es einen Typen, dem gehört das ganze Land. Ja, und ich finde es philosophisch halt auch fragwürdig, weil es werden jeden Tag Menschen geboren, aber das Land ist schon verkauft. Weißt du? Ja. Also irgendwie ist das komisch. Eigentlich sollte das nicht... Ich würde auch zustimmen bei dem Ding. Ja, ich weiß nicht, das ist, ich finde das, wie du das in China beschreibst, die Regelung, sowas ähnliches hatte ich auch überlegt. Aber das Problem ist, das Gegenargument ist so ein bisschen jetzt gerade, wenn arme Leute noch Landbesitz haben, das ist halt eine Sache, das ist halt im Prinzip das einzige vererbbare, stabile, was die haben. Ja, natürlich, ich habe ja auch gesagt, ich habe hier Zustimmung, nicht starke Zustimmung, weil ich glaube, dass man das einfach reglementieren muss halt. Mhm. Ja. Und natürlich sollte irgendwie die letzte Scholle, die irgendjemand hat, die er seinen Kindern vererbt, da nicht drunter fallen. Ja, ja, dass du aber irgendwie halt 100 Quadratmeter einfacher besitzen kannst, wie sagen wir 100.000. Das ist bei 100.000 nicht mehr oder Steuern anfangen. Bei Ackerland irgendwie ein paar Hektar anstatt ganze... Bundesstaaten sozusagen ungefähr. Es ist bedauerlich, dass Menschen persönliche Reichtümer anhäufen können, indem sie einfach Geld manipulieren und nichts zu ihrer Gesellschaft beitragen. Starke Zustimmung. Auch starke Zustimmung. Starke. Also, und wenn sich das bei mir ändern soll, dann müsste das anders reglementiert werden. Halt. Es ist weil es einfach lächerlich ist, dass körperliche Arbeit und harte Arbeit viel weniger Geld bringt, als wenn du einfach Geld auf dem Haufen hast und das arbeiten lässt. Ja. Das Problem, was wir halt mit den Finanzmärkten haben, das ist ja schon wichtig und richtig, dass du zum Beispiel Aktien von einem Unternehmen kaufen kannst. Du hast aber mittlerweile so viele Finanzprodukte, die halt wortwörtlich ein bisschen so wie Roulette oder sowas sind, von also die wirklich nichts zur Wirtschaft beitragen. Ich kann auch verstehen, dass Leute wetten wollen und dass sie auch in größeren Summen wetten wollen, aber einfach diese deregulierten Finanzmärkte, die schaffen keinen echten Wert und tun einfach nur sozusagen eine Delle in die Wirtschaft hauen, die unter der sehr viele Leute leiden müssen. Also deswegen habe ich da starke Zustimmung. Ja, vor allem, what the fuck, ihr stimmt buchstäblich einem kommunistischen Regime zu, sagt Radio Freedom im Chat. Was für ein roter Haufen hier. Wir haben euch immer gewarnt. Wir haben auch immer gesagt, wir sind links. Ja, ich weiß nicht. Also gerade wenn man es jetzt, wo es ja extreme Züge annimmt, ist ja das Handeln oder beziehungsweise das Wetten auf Lebensmittel Dinge in der dritten Welt jetzt zum Beispiel wieder. Wo dann halt, oder was die Preise teilweise von den Lebensmitteln hochtreibt, sodass es da zu Hungerepidemien kommt. Ja, wenn du das halt aufkaufen tust im großen Maße und dann eine künstliche Verknappung erzeugst und ein Riesengeld damit machst, dass halt dort Leute sterben. Ja. Wobei das halt auch wieder die Überbevölkerung zum Teil lösen würde. Also, weißt du, wir haben ja auch Überbevölkerung. Die hungern ja, weil es zu viele Leute gibt. Aber das ist halt schon extrem fragwürdig in meinen Augen. Und das sage ich als jemand, der hin und wieder selber im Aktienmarkt Geld macht. Also, dass ich das nicht in Ordnung finde, dass es so frei ist. Also ich weiß nicht. Die Frage ist natürlich auch sehr, also das finde ich das Lustige bei dem Kompass. Die Fragen sind sehr, sehr überspitzt formuliert, so als würden sie halt von der einen oder der anderen oder oben oder unten kommen. Ja, schon. Aha. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich dem zustimmen könnte. Ich fürchte, ich muss es einfach, weil wirklich ablehnen kann ich es auch nicht. Ja. Weiter zum kommunistischen Staat. So. Ja. Im Handel ist Protektionismus manchmal notwendig. Zustimmung. Die Trump-Frage. Zustimmung. Ja. Keine Ahnung, du kannst nicht zum Beispiel alle deine Mikrochips nur aus einem Land, aus einer Region von dort kommen lassen. Und dann, wandern dort viele Flüchtlinge aus Syrien und Nordafrika ein und die Fabriken funktionieren nicht mehr. Nein, Quatsch. Wenn da einfach eine Umweltkatastrophe wäre, wie eine Überschwemmung mit den Festplatten. Wann war das nochmal in Südkorea? Wir hatten es neulich auch im Stream. Wenn du dann bestimmte Produkte wirklich nur aus einer einzigen Region hast, das ist auch einfach nicht gut. Also für die Welt. Also, weil sie zu abhängig von einem Ding ist. Also ja, was aus einer Region kommt. Wenn man sich anguckt, Europa, wenn der Handel morgen irgendwie ausfallen würde, wäre Europa ruckzuck am Ende, weil wir halt viele Sachen gar nicht mehr selber herstellen. Und das halte ich für gefährlich, sich so abhängig zu machen. Yep. Deswegen hätte man einige Industrien bei uns vielleicht doch lieber künstlich erhalten sollen, anstatt halt den technischen Vorteil vollkommen an andere abzugeben. Auch wenn es eine Zeit lang halt vielleicht Geld gekostet hätte. Nee, es ist auch einfach. Also ich glaube, das war ein französischer König, der das mal auf die Spitze getrieben hatte und wirklich gesagt hat, wir machen jetzt nur noch Export, keinen Import mehr. Und dann hatte das, ich glaube, das war ein King Louis irgendeiner. Und dann hat das aber dazu geführt, dass das die anderen in Europa auch gemacht haben. Und das führte zu damals im Mittelalter Renaissance irgendwann zu einer wirtschaftlichen Rezession. Ja, genau, Merkantilismus war es. Aber es ist ein temporär, ist das eine absolut legitime Taktik, einfach zu sagen, okay, nee, wir machen jetzt hier oder in diesem Bereich. Es ist halt goldene Mitte. Die Welt funktioniert nicht dadurch, dass jeder einen Exportüberschuss hat. Also, und die Welt funktioniert aber auch nicht darüber, dass jeder nur importiert. Also, wisst ihr, was ich meine? Also, das Modell Deutschland ist nicht auf die Welt übertragbar, dass man so viele Exporte hat. Da müssen sich andere, also, es ist weder gut noch schlecht, Import, Export generell. Und ein Wirtschaftssystem, was das eigentlich so eine Dysbalance, die einen Bonus dadurch gibt, ist eigentlich auch nicht gut. Also, ja, sehen wir ja in Europa. Ja. Der Silent Hunter Sun fragt, was wir nicht produzieren können in Deutschland. Also Zum Beispiel, wenn ich, also als ich jung war, gab es halt noch einen Haufen deutsche Elektronikmarken, Textilien, was weiß ich. Also Sachen, die komplett jetzt in China, Südostasien oder sonst wo sind, bis auf Trigema oder irgendwie. Atomwaffen. Ja, bla bla, Atomwaffen. Atomwaffen. Ich würde mal sagen Pistazien. In Europa, okay. Öl. Europa, nicht in Deutschland, okay. Es ist immer noch so, dass wir, klar, es gibt vielleicht noch einen kleinen Bereich an Elektronikindustrie oder so, aber das ist nicht mehr das, was der Sektor mal war. Und wir sind auch nirgendwo in diesen Bereichen wirklich Weltmarktführer oder auch nur in der Nähe von sowas. Also wir haben einen großen Teil der produzierenden Industrie haben wir einfach abgegeben durch die Globalisierung. Vor allem, wir liegen ja auch nicht wirklich an den Rohprodukten dann. Also seltene Erden gibt es ja in Europa nicht so viel. Ja, das müsste auf jeden Fall sowieso alles importiert werden. Ja, ja, aber der Test ist halt auch, ich meine, guck mal, wie lange wir dann Nuance hinzufügen zu einer Frage, und die Frage ist halt irgendwie 7 Worte oder so. Das ist halt schon ein populistischer Test, würde ich sagen. Also, das, daran ist aber erstmal nichts auszusetzen eigentlich, würde ich sagen. Aber ich denke, also wo waren wir jetzt? Ich bin bei Zustimmung. Wo wart ihr? Zum Protektionismus. Zustimmung. Ja. Wir müssen uns auch echt ein bisschen ranhalten, wenn du deinen Dota nachher sehen oder spielen willst. Die einzige soziale Verantwortung eines Unternehmens ist es, seinen Aktionären Profit einzubringen. Starke Ablehnung. Ich finde das allein schon soziale Verantwortung. Eine wirtschaftliche ist okay, aber eine soziale Verantwortung. Nee, das ist, um zu sagen, die müssen sich, also damit grenzen sie einfach ab, dass sie keine anderen daneben haben praktisch. Deswegen sagen sie sozial und nicht finanziell. Also es muss sich nicht um seine Mitarbeiter kümmern, es muss sich nicht um die Umwelt kümmern, es muss sich nicht um was weiß ich kümmern. Ja, na gut, die NCAPs würden jetzt natürlich sagen, ja, da würden da alle Mitarbeiter abspringen und würden sich woanders Arbeit suchen und so weiter. Ja, dann würde niemand mehr da kaufen und so weiter, aber so ist es ja leider nicht. Schlecker. Na gut, Schlecker, gibt es das noch? Ich glaube nicht. Oder? Aber Schlecker war doch ein Schneeballsystem im Endeffekt. Das ist ja in seinem Schneeballsystem ein Problem zusammengebrochen. War Schlecker auch jemals gut? Nö. Also. Nö, ja. Schlecker war schon immer. Das war auch schon immer geschissen. Aber Schlecker hat auch immer die Negativkampagnen gehabt und die Leute hatten alle am Ende keine Lust mehr, dort zu arbeiten. Also das Uncap-Argument geht ein Stück weit auf mit Schlecker in meinen Augen. Naja, ich kenne da einen großen Hardware-Versender in meiner Region. Der hat immer Leute, obwohl er die Leute behandelt wie Dreck. Durchlauferhitzer, hoch 10, aber trotzdem. Ich würde es auch stark ablehnen. So, reiche Menschen werden zu hoch besteuert. Ablehnung oder sogar starke Ablehnung. Ich bin mal bei Ablehnung. Ja, ich mache Ablehnung, weil man müsste reich halt erstmal definieren. Ja, also für mich ist reich, dass du so viel Geld hast, dass du nie wieder arbeiten musst und einfach trotzdem genügend Geld hast. Also für mich ist reich ab dem Zeitpunkt, wo du Kapitalertrag hast, in der Höhe von ein paar tausend Euro im Monat oder pro Woche. Mhm. Das wäre für mich reich. Also ja. Und da kannst du schon ruhig auch mehr besteuern. Also, keine Ahnung, dass der halt auch mit Leuten wieder zusammenfällt, die ja auch große Aktienbesitz und vielleicht auch Grundbesitz und Firmen oder irgendwas haben und die halt sowieso 1000 Wege schon haben, um Geld zu sparen. Die fahren ja nicht mit dem Privatauto durch die Gegend und solche Sachen. Ne? Ja. Die haben sich in ihren Firmen Dingsbums, wie hier bei dem Hardware-Versender, der hat sich auch ein schönes Obergeschoss einziehen lassen im Verwaltungsbau und wohnt da halt. Du hast einfach manche Sachen nicht, die du als Armer in Anführungszeichen oder als Normaler, du hast die Sorgen einfach nicht. Und du verdienst noch richtig Kohle und deine Steuern sind noch relativ human in Deutschland. Ja, die sind ja damals gesenkt worden um einige Prozent. Wobei ich halt auch sagen muss, also es heißt ja immer, wir müssen uns um Ressourcenknappheit kümmern. Eigentlich ist es relativ gut, wenn du Ressourcenknappheit, also wenn das dir die wichtigste Sache ist, ist eigentlich eine höhere Konzentration von Vermögen in den Händen von wenigen besser. Weil wenn du jetzt 10.000 Menschen hast, die jeweils 10.000 Euro haben oder nur, sagen wir, 50 Leute, die dieselbe Summe haben, dann werden die alle sich nicht jeweils 50 Hosen kaufen, sondern vielleicht 20 oder 30. Also wisst ihr, was ich meine? Also wenn ja, für die Wirtschaft ist es eigentlich gerade besser, dass das Geld gleichmäßig verteilt ist. Und für die Natur wäre es furchtbar. Also wir müssten dann, weiß nicht, außerhalb der Erde produzieren und Mond- und Mars-Ressourcen nutzen. Ich glaube, haben wir überhaupt eine Vermögensteuer in Deutschland? Ich glaube nicht, oder? Also so eine Reichensteuer im Prinzip. Nö. Also, wir haben gerade mal auf Wikipedia nachgucken. Ich weiß gerade mal auf Wikipedia nachgucken. Da steht, in den alten Bundesländern wär die 97 ausgesetzt worden. Und in den neuen Bundesländern gab es sie nie wohl. Wenn du einen Haufen Geld hast, dann ist es einfach nur unverhältnismäßig, was du an Steuern zahlst. Wenn du den Leuten, die in Deutschland ein Barvermögen auf ihrem Konto eine Steuer von 10% pro Jahr auferlegen würdest, die ein Barvermögen von 1 Million Euro auf dem Konto haben, nicht Hausbesitz, nicht Aktienbesitz, nicht irgendwelche Firmenanteile, sondern einfach nur 1 Million Euro auf eurem Girokonto. Wenn du denen pro Jahr 10% Steuern auferlegen würdest, würde das ein halbes Jahrzehnt dauern und der Staat Deutschland hätte keine Schulden mehr. Und wir haben über 2.300 Milliarden Euro Schulden. Also, ja. Ja, na gut, aber darum geht es ja. Mir kann niemand erzählen, dass wenn du eine Kackmillion auf dem Konto hast, dass du dann in Not kommst, wenn du ein bisschen was davon abdrücken musst. Wenn da noch nicht mal mehr Hausbesitz oder irgendwas mit drin hast. Ach gut, aber wenn du 1 Million auf dem Konto hast und dann davon 100.000 abgeben musst, dann hast du keine Millionen mehr. Ja, und dann bekommst du ja nicht mehr die Steuer ab. Aber die Leute, die halt 10 Millionen haben, ja, und du könntest trotzdem alles damit abbezahlen. Also die Vermögensungleichverteilung ist schon richtig heftig. Also, ja, ich bin auch auf Ablehnung. Okay, diejenigen, die es sich leisten können, haben das Recht, bessere medizinische Versorgung zu erhalten. Das ist auch wieder so eine Strohmann-Frage. Das ist die FDP-Frage. Sieht man das deutschlandweit oder global? Genau, und eigentlich müsste man es auf Deutschland beschränken. Ja. Mhm. Und auf andererseits, was bedeutet das denn? Bedeutet das, dass jemand früher sterben muss, weil er ein Krebsmedikament nicht bekommt? Oder bedeutet das, dass sich jemand die Lippen aufspritzen lassen kann, weil er eine Privatversicherungsdings hat, die das... Also, das ist für mich ein bisschen schwierig. Also, ich finde... Um das für mich mal zu differenzieren, auf lebensrettende Sachen sollte jeder ein Recht haben, egal wie, ne? Solange er hier irgendwie Mitglied der Gesellschaft ist. Aber klar, es ist halt auch wieder so eine Differenzierungsfrage. Ja, willst du jetzt die Augen lasern lassen, weißt du, oder wenn du im Krankenhaus bist, besseres Essen bekommen? Also, ja, genau, so Sachen sind es die, weil wegen mir, okay, dann sollen sich die Leute in Einzelzimmer mit besserem Essen und so, da habe ich kein Problem mit. Oder sollen dann wegen mir die ins teuerste Krankenhaus am Platz, die auch die Maschine mit dem Bing haben und so, aber halt solange da halt dafür niemand anderes nicht versorgt wird sozusagen, dann würde ich dem zustimmen. Aber ja, also für den Luxus gerne. Ja. Aber na gut, wenn man reich genug ist, kann man auch einfach ein Krankenhaus gründen. Und dann, ich hole mir die Elite der Welt hierher. Ja, oder man macht das so, dass man wie in Bonn halt ein ganzes Stadtviertel praktisch als Guesthouse für Araber umbaut, irgendwie, die hier zum Medizintourismus herkommen, weil sie das Geld haben. Ja, na gut, im Prinzip, ja, keine Ahnung, kann man da was gegen... Ich habe mal Zustimmung gemacht. Also im Umkehrschluss ist halt das Problem, weil da sagt man halt, die es sich nicht leisten können, kriegen schlechtere medizinische Versorgung. Und da bin ich eigentlich dagegen. Ja, aber das ist ja das, was ich halt finde, da müsste die Frage differenzierter sein. Was bedeutet in dem Fall besser und schlechter? Bedeutet das wirklich, dass man halt eine Stunde länger warten muss und dass die Maschine halt nicht gestern noch auf der Messe war, mit der ich behandelt werde, oder bedeutet das, dass ich auf Dinge verzichten muss? Wie, du kriegst halt keine Brille, wenn du sie dir nicht selber zahlst. Du, aber das mit den Geräten, die gestern noch auf der Messe waren, das ist doch ein Argument für, dass man selbst Geld ausgibt, um an die revolutionäreren Dinge ranzukommen. Und an die revolutionäreren Medikamente und so weiter. Hm. Beziehungsweise also, höre ich zumindest öfters das Argument. Also ich fände es schon richtig, wenn du zum Beispiel, wenn du sagst, ich habe furchtbares Sackjucken und ich brauche Marihuana dazu, um das zu behandeln, dass das dann vielleicht nicht alle mittragen wollen, aber dass ich mit dem Rezept zum Arzt gehen kann und mir dann was zu rauchen holen kann. Das fände ich schon besser. Ja. Also. Ja, also. Hat er schon recht? Ach, warte mal, es juckt. Ich bin auf Ablehnung wegen dem Umkehrschluss. Das sitzt nicht richtig bei mir. Ich hab Zustimmung. Regierungen sollten Unternehmen bestrafen, die die Öffentlichkeit täuschen. Starke Zustimmung. Ja, starke Zustimmung. Auch Unternehmen sollten Regierungen bestrafen, die die Öffentlichkeit täuschen. Bürger sollten auch Unternehmen und Regierungen strafen. Und jeder sollte alle anderen, also keine Ahnung. Also, aber es muss jemanden geben, der darauf aufpasst, dass der Wettbewerb in Bahnen verläuft. Weil das kommt ja noch in zwei Fragen, weil der Markt sich halt eben nie selber reguliert, sondern immer Auswüchse hat. Deswegen von ich weiß nicht, ich zustimmen. Ich würde das ablehnen, glaube ich. Weil gehen wir mal davon aus, es kommt an die Öffentlichkeit, dann ist die Öffentlichkeit normalerweise pissig und dann sollte die Regierung eigentlich nur in zwei Situationen eingreifen, nämlich einmal, wenn das Unternehmen von der Regierung für irgendwas angestellt ist und da beschissen hat, oder wenn das Unternehmen gegen irgendwelche Regelungen verstößt. Aber generell Täuschung ist was anderes, ja. Eigentlich wäre das ja auch oft ein Auftrag von den Medien, die... Das ist ja eindeutig eine Frage, die auf diesen Auto-Diesel-Schnickschnack-Skandal abzieht, würde ich sagen. Ja, VW, ne? Hm. Und wer soll die sonst bestrafen, wenn es nicht die Staaten tun? Also ich nehme mal an, mit Regierungen ist in dem Fall sind halt alle Gewalten gemeint sozusagen. Ich weiß nicht, haben Sie da gegen Gesetze verstoßen? Ich glaube ja, oder? Sie haben getäuscht und das verstößt gegen die Wettbewerbsgesetze. Punkt. Okay. Sie haben getäuscht und sie haben Menschenleben in Kauf genommen, die kaputt gehen. Ja, na gut. Und gegen Gesetze verstoßen. Ja, aber darüber sind sie ja, also sie sind ja nicht wegen der Täuschung, also ach, keine Ahnung. Ich würde es ablehnen. Vielleicht bin ich da nicht hundertprozentig klar drüber, aber... Ein echter freier Markt benötigt Restriktionen, die verhindern, dass multinationale Unternehmen Monopole aufbauen. Starke Zustimmung. Starke Zustimmung. Was habt ihr gegen Faschismus? Ja, was hat denn das mit Faschismus zu tun? Jedes Mal, wenn eine Wirtschaft nur noch aus Monopolen bestand hatte, ist es eigentlich zu Faschismus gekommen. Das war in Japan so, in Deutschland so, in Italien so. Das ist bestimmt Zufall. Und ja. Je freier der Markt, desto freier die Menschen. Fetteste Ablehnung. Fetteste Zustimmung. Herzhaft. Mein Gott, keine Ahnung. Ich weiß nicht, freier Markt ist schon verdammt wichtig. Also, ey, dann hättest du morgen wieder Sklaverei und also wenn du den Markt komplett freigeben würdest, vergiss es einfach. Du hättest Organhandel, du hättest Kinderprostitution, du hättest alles. Markus, du willst nur den Computer verbieten, damit die Leute wieder von Hand schreiben und Vollbeschäftigung herrscht. Ha! Ja, ich würde es auch ablehnen. Ich sehe da keine Kausalität. Ich weiß nicht. Aber ich stimme dem ein bisschen zu. Der freie Markt hat viele Probleme, aber freier Markt ist schon ziemlich wichtig. Ja, dann schauen wir jetzt mal die persönlichen sozialen Werte an. Abtreibung sollte immer illegal sein, wenn das Leben der Frau nicht gefährdet wird. Starke Zustimmung. Ja, Abel, der wird langsam alt. Ja. Starke Ablehnung. Ja, 85 Fragen, den Witz kannst du 85 Mal machen. Ja, genau. Auch starke Ablehnung hier. Jede Autorität sollte hinterfragt werden. Starke Ablehnung. Starke Zustimmung. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Starke Ablehnung. Na, bevor jemand was dazu sagt, das historischer Kontext. Das war voll okay, als sie das in der Bibel gesagt haben, weil vorher war es Auge für Leben und Leben für Auge und so weiter. Das war alles chaotisch. Ja, aber heute ist es Blödsinn. Ja, wir sind halt nicht in der Strafjustiz im Prinzip. Also sollten wir zumindest nicht sein. Wir sind in der Rehabilitierungsjustiz. Deswegen starke Ablehnung. Steuerzahler sollten keine Theater oder Museen aufrechterhalten müssen, die sich wirtschaftlich nicht selbst tragen. Ablehnung. Weil ich glaube, dass Kultur einfach wichtig ist und auch wenn ein Museum rote Zahlen schreibt, da muss man halt drüber nachdenken, wie man das ändert. Aber ich bin gegen jeden Abbau von Kultur im Endeffekt, weil wir eh schon zu wenig haben. Die sozialen Gerechtigkeitsmenschen an Videospiel programmieren, wie man sich als transobdachlose Semigender-Frau fühlt, wenn man einkaufen geht und das als Kultur ausgegeben wird und man ein Theaterstück drüber schreiben will. Du bringst aber auch fiese Argumente hier. Nee, Moment mal, es geht hier um Theater oder Museen, ganz klar nicht um, also wenn in dem Theater nur noch solche Sachen aufgeführt werden, dann wäre ich auch dafür, dass es zugemacht wird. Es geht im Prinzip. Also in den PD-Museen gibt es auch schon unsere Social Justice-Clique mit ihren Inhalten. Ja, das ist total ätzend. Ich war in Köln in dem neuen Völkerkundemuseum und die Hälfte der Ausstellung ist darüber, wie beschissen die Weißen in der Kolonie waren oder dann werden so Sachen wie Sarotti-Schokolade gezeigt, die früher ja noch offen verkauft werden durfte mit dem schwarzen Moor drauf und so. Wird die nicht mehr mit dem schwarzen Moor verkauft? Ich weiß es nicht, aber also es wird da wirklich, da hängen so Sachen wie Streichhölzer-Schachteln mit einem schwarzen in Bastrock drauf als Zeichen des ganz schrecklichen Rassismus. Das ist so... Oh. Also da finde ich auch, aber das ist ja in allen Kultur- und Bildungsbereichen sind die Social Justice Warriors leider sehr stark. Ich weiß nicht, ich sehe da Theater und Museen auch ein bisschen unterschiedlich, weil Theater, das ist halt ein veraltetes Unterhaltungsmedium praktisch. Nee, das ist eine ganz wichtige Sache, um Kultur zu erhalten, meiner Meinung nach, weil... Ich finde Theater ist schon noch ziemlich geil. Also, ja, ich gehe auch super teuer oder so, aber Theater ist echt cool. Also, ich war 7-mal in einem Theaterstück. Das war eine Bühnenfassung von Ben Hur, gespielt von 4 Leuten und es war das Großartigste, was ich je gesehen habe, so ungefähr. Ja, aber ich meine nur, das Theater ist ja im Prinzip der Vorgänger vom Film. So als Erzählen nee, Theater, so nee, da würdest du ja sagen, das Konzert ist der Vorgänger der Platte. Diese gespeicherten Medien, die sind was anderes, als vor Ort zu sein bei einem Konzert in einem Theaterstück. Aber ein Film ist ja ein Film, der ist zwar gespeichert, aber du machst ja einen Film, du zeichnest ja keine Theatervorführung auf. Ja, aber der Film ist trotzdem, der Film existiert dann so, wie er ist und manchmal wird ein Remake gemacht oder ein Director's Cut, aber Theater ist jeden Abend was anderes. Ja, na gut. Also ich sag ja nicht, dass sie dasselbe sind. Vielleicht ist das auch, weil ich so alt bin und dann noch mit stark sozialisiert worden bin mit Theater und so. Es mag daran liegen, dass du so alt bist. Kann sein. Ja, ich weiß es nicht. Also wegen den Museen würde ich das ablehnen, dass die nicht mehr von Steuergeldern ein bisschen mit finanziert werden, weil Museen, da fällt ja auch der ganze Archäologie-Kram rein und da geht es halt dann auch schon wieder in Wissenschaft. Ich habe neulich einen Artikel gelesen, wo jemand argumentiert hat, dass Terrorismus, also dass ein Grund für Terrorismus der ist, dass die Leute zu wenig hohe Kunst konsumieren. Deswegen Ablehnung. Ah ja. So, Schulen sollten keine Anwesenheitspflicht haben. Zustimmung. Starke Ablehnung. Zustimmung. Die sind noch zu jung. Die können sich nicht entscheiden. Ich weiß nicht, wenn du jetzt jemand hast, der den Unterricht dauernd stört und der absolut keinen Bock auf Schule hat, der eh nur die Klasse runterziehen wird, der kann sich dann verpissen. Der wird dann nicht auftauchen und den restlichen Schüler lernen lassen. Nee, die Hochbegabten, für so Leute sollte man Sonderschulen wieder mehr vermehrt einrichten, finde ich. Damit die anderen, die lernen wollen, in Ruhe lernen können und die nicht wollen, kriegen dann, aber sie da rauslassen und zu sagen, wenn du nur Arschloch genug bist, musst du nicht zur Schule gehen. Nee, vergiss es. Nee. Schule ist wichtig. Ja, da muss man autoritär sein. Da bin ich also autoritär. Das sind ja keine erwachsenen Bürger. Das ist... Und du weißt genau, was Kinder für einen Scheiß im Kopf haben. Also jetzt nicht, ich meine das nicht böse, sondern jeder von uns hat genauso als Kind Scheiße im Kopf gehabt. Das ist falsch. Ja, Ich wäre auch lieber daheim geblieben und hätte irgendwie Atari gespielt oder wäre einfach am Bahnhof stehen geblieben, wo ein Defender-Automat stand. Hätte ich auch mehr Bock drauf gehabt. Ja. Alle Menschen haben ihre Rechte, aber es ist besser für uns, wenn verschiedene Arten von Menschen unter sich bleiben. Zustimmung. Das ist der kryptofaschistische Punkt. Nee, der ethno-nationalistische. Also, ja, aber inzwischen ja, ganz klar Zustimmung bei allem, was ich sehe. Es muss ja nicht, ach, keine Ahnung, es ist die Frage, wie das bezogen ist. Es schwingt natürlich schon so ein bisschen der rassische Punkt mit. Aber wenn man es jetzt nicht rassisch interpretiert, sondern einfach sagt, hier kulturell und politisch, ich weiß nicht, dann ist es eigentlich auch nicht unbedingt gut. Aber kulturell halt, soweit sie kompatibel sind, sollte man und so. Ja, aber das ist doch auch überhaupt kein Problem. Es gibt doch keine Polen, Wohnviertel oder irgendwie, keine Ahnung, Tschechoslowaken-Gangs. Das gibt's nicht. Also gibt's vielleicht schon, aber halt nicht in der Menge, in der ich andere Leute hier zum Beispiel in der Stadt rumziehen sehe. Das stimmt. Ich weiß nicht. Gute Eltern müssen ihre Kinder manchmal schlagen. Ich lehne die letzte Frage kurz noch ab. Gute Eltern müssen ihre Kinder manchmal schlagen. Ja, gute Frage. Starke Ablehnung. Also Ablehnung, weil okay, wenn bevor mein Kind irgendjemanden absticht, weil es das mal machen will, würde ich es auch schlagen. Aber ansonsten, also ich habe eine Kindheit erlebt, in der ich mit ständiger Angst vor Schlägen gelebt habe und das macht keinen Spaß. Ja, das würde ich auch so sehen. Das ist nicht so lustig, wenn du... Wie gesagt, wenn einem die Hand ausrutscht, wenn er irgendwie hört, dass sein Kind gerade irgendwie S-Bahn surfen war, dann verstehe ich das irgendwo. Aber alles andere halt... Und vor allem Schläge als Mittel, also so schon die Hand zu heben und zu sagen, wenn du jetzt nicht, wie ich das immer erlebt habe, damit du das Maul hältst und dich klein machst, dann das finde ich völlig falsch. Ja, ich hänge mich an Müssen auf. Das ist... Ja, das mit dem Müssen beziehe ich halt auf so eine Situation, wo du jemanden wirklich von was abhältst irgendwie oder für was bestrafst, was ne, keine Ahnung. Ich weiß, ich habe da starke Ablehnung. Man kann sehr laut schreien. Ja, das reicht auch schon. Also. Ja. Wie gesagt, also ich würde es auch, starke Ablehnung ist bei mir wahrscheinlich auch richtiger. Es gibt Situationen, wo das unter Umständen angebracht ist. Ich würde es verzeihen, Leute. Also es gibt Situationen, wo das unter Umständen angebracht ist, wo das ja, nicht hilft, das Müssen ist einfach zu viel. Es gibt da ein paar Stämme in Südamerika, die, wenn die Kinder nicht gehorchen, dem eine leichte Dosis Halluzinogen geben, also dass sie dann Halluzinationen bekommen. Und danach tun sich die Kinder wieder besser verhalten. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auch eine gute Alternative zu den Schlägen wäre. Ey, klingt gut. Ja, und Radio Freedom sagt im Chat, sagt das dem Vater, dessen Kind in den Dschihad ziehen will. Gute Argumentation auf jeden Fall. Ja. Also wie gesagt, ich will es auch nicht 100% ausschließen. Es ist natürlich, wenn Kinder ein paar Geheimnisse vor ihren Eltern haben. Starke Zustimmung. Ich frage mich, wo das herkommt. Handys und so, denke ich. Ah, ja? Okay. Oh, meine Lieblingsfrage kommt als nächstes. Aber noch Abel. Wie stehst du zu Geheimnissen? Ja, zu Geheimnissen haben. Mhm. Wie stehst du dazu? Zustimmung. Okay. Der Besitz von Marihuana für den persönlichen Gebrauch sollte keine Straftat sein. Starke Zustimmung. Oh, du Degenerierte. Ich stimme auch zu. Ja, ich stimme auch zu. Die primäre Funktion der Schule sollte es sein, die zukünftige Generation mit Fähigkeiten zur Jobfindung auszustatten. Ablehnung. Ja? Weil ich nicht glaube, dass Jobfindung das große Ding ist, sondern wir sollten daran arbeiten, dass wir vernünftige Mitglieder der Gesellschaft erziehen. Was passiert, wenn wir uns auf Jobfindung konzentrieren? Sehen wir, was bei den Jahrgängen seit dieser PISA-Wahn rausgekommen ist. Nämlich Leute, die von der Welt gar nichts wissen. Gutes Argument, du hast mich überzeugt. Bin ich auch auf Ablehnung. Also ich finde, die zukünftige Generation sollte mit Fähigkeiten ausgestattet werden, die sie sollten arbeiten können. Aber die sie zu einem, wie heißt es, zu einem, ja, nicht profitabel ist zu böse, aber zu einem hilfreichen Mitglied der Gesellschaft machen. Ja? Zu jemandem, der zu was Nutze ist. Ja? Punkt. Ja, ja. Ob das jetzt die Fähigkeit zur Jobfindung gerade ist, die gehört dazu. Aber es gehören halt noch deutlich mehr Sachen. Ich finde, Schule ist auch vor allem dazu da, um auch Gesellschaft zu lernen. Ja, wie funktioniert das? Sozialisierung. Ja? Also, weil was du zu einem Job brauchst, das kannst du später immer noch lernen. Also, das ist, also, da habe ich auch Ablehnung. Also, das ist nicht die primäre Funktion. Der alte Mann hier fängt in 3 Wochen seine Ausbildung an. Ja, also dazu lernen kannst du immer noch. Aber sozusagen, ja, die Sozialisierung, darum geht es ja in der Schule. Menschen mit ernsthaften Erberkrankungen sollte es nicht gestattet sein, sich fortzupflanzen. Starke Ablehnung. Also zum Beispiel weißen Männern. Nee, auch starke Ablehnung. Also ich weiß es nicht. Sollen sie halt machen. Ja, habt ihr den Artikel von Hot Wheels gelesen, dem Administrator von 8chan, wo er argumentiert hat, dass er froh wäre, wenn seine Eltern ihn nicht bekommen hätten und auf die Ärzte gehört hätten? Ja, aber dafür findest du sicher jemanden, der sehr glücklich ist in seinem Leben. Also das ist halt auch wieder... Ne? Ich meine, er kann ja gerne sich umbringen, aber... Das stimmt auch wieder. Ich will niemanden... Also Sexualität ist sowas von einem Grundtrieb. Ich möchte es niemandem verwehren und auch halt die Fortpflanzung gehört ja dazu, also... Ist ein bisschen die Entscheidung halt der Eltern, da sollte man nicht zu sehr eingreifen. Und ich meine, es gibt ja auch genug Eltern, die das Problem hatten, dass sie ein behindertes Kind haben und die danach gesagt haben, dann lassen wir das jetzt. Das muss halt jeder für sich wissen. Ich kenne genauso, es gibt in meiner Familie einen Zweig, da gibt es auch eine Erberkrankung und die haben... 4 Kinder, 2 davon sind gesund, 2 davon haben Schäden davon getragen dadurch, ne? Aber die haben es halt weiter probiert, ne? Christen halt. Also das, ich will sowas niemandem verbieten. Ja, das stimmt. Freiheit, auch soziale Freiheit. Das Wichtigste für ein Kind ist, dass es lernt, Disziplin zu akzeptieren. Ich glaube, die eigentliche Frage sollte sein, dass es lernt, Autorität zu akzeptieren. Aber sollte ein Kind lernen, Disziplin zu akzeptieren, würde ich sofort zustimmen. Aber das Wichtigste für ein Kind... Nee, deswegen Ablehnung. Nee. Gibt ein paar Sachen, die ein bisschen wichtiger sind. Man kann ein sehr unmoralischer Mensch sein und trotzdem diszipliniert. Man kann auch sehr undiszipliniert sein und trotzdem großartige Dinge schaffen. Ja. Also guck dir die ganzen Computer-Nerds an und ihre Schreibtische. Oder guck dir die Weltraumaffen an. Genau. Wir können gar nichts und wir machen trotzdem was. Ja. Es gibt keine zivilisierten und unzivilisierten Völker. Es gibt nur verschiedene Kulturen. Ablehnung. Weil... Entschuldigung, Zivilisation ist nun mal was anderes als im Wald rumrennen und mit Stöcken nach Tieren werfen. Und die Genitalien von Kindern abschneiden mit scharfen Steinen und sowas. Ja, ich habe da starke Ablehnung, das ist absoluter Horseshit. Ich habe gestern ein Video gesehen von einer pakistanischen Frau, die von ihrem Ehemann geschlagen worden ist, wie sie ans Bett dran gefesselt war, mit einer Peitsche geschlagen worden ist. Und unten drunter war das Gesetz zitiert, nachdem der Ehemann die Frau schlagen darf. Und ich persönlich halte sowas für unzivilisiert. Und jemand, der dann sagt, oh mein Gott, du kannst daraus ableiten, dass das irgendwie, dass du bist dann pro Hitler oder so, weil du unterschiedlichen Wert von unterschiedlichen Zivilisationen siehst, da sage ich, ja, nee, tut mir leid. Ich hätte noch ein Problem mit zivilisierten und unzivilisierten Völkern, weil ich eher sagen würde, dass bestimmte Praktiken zivilisiert oder unzivilisiert sind. Aber so wie die Frage gestellt ist, würde ich es trotzdem ablehnen. Ja, also. Okay. Menschen, die arbeiten können, es aber verweigern, sollten keine gesellschaftliche Unterstützung erwarten. Ablehnung. Ja? Warum? Also ist aber, wieder verweigern ist wieder die Frage. Also das Kommt jetzt wieder drauf an. Also dieses ist aber verweigern. Ich habe zum Beispiel vorgeschlagen bekommen, statt eine Ausbildung zu machen, sollte ich doch Sandwich-Designer bei Subway werden. Ach, super. Würdest du das annehmen? Ja, na gut, aber eine Ausbildung wird ja dir im Prinzip dann als Arbeit angerechnet, oder? Ja, die wollten aber, dass ich zu Subway gehe, weil das denen halt die weniger Geld kostet. Ja, klar, aber... Also, ja, aber also deswegen lehne ich das ab. Also ich finde es lächerlich, wenn Leute in jeden Dreck gezwungen werden können. Ne? Zum Beispiel, ich habe das ja schon öfter auch mal thematisiert, ich habe mit Depressionen zu tun. Im Moment ist das glücklicherweise nicht so dominant, aber das war eine ganze Zeit lang dominant in meinem Leben. Und wenn ich dann gesagt kriege, ja, sie damals schon beim Arbeitslosengeld 1 war es so, dass die gesagt haben, nee, es geht nur darum, dass sie einen Job finden, ist es uns völlig egal, was für einen, so ungefähr. Ja. Und ich habe gesagt, ich kann nicht mehr in Einzelhandel. Ja, aber das steht ja hier in dem Ding drin und so. Da kriegen sie halt jetzt Angebote und dann sollte ich mich bei Aldi bewerben und bei Subway und bei was weiß ich wem. Ja. Ja. Und ich habe gesagt, ich kann da aber gar nicht arbeiten. Ja. Weil ich habe schon in einem Raum mit den 10 Leuten beim Arbeitsamt irgendwie Beklemmungen und ich kann nicht 8 Stunden, 10 Stunden in einem Laden stehen. Ich weiß, wie das ist. Ich habe das früher gemacht. Ja. Und deswegen würde ich das mit Abstrichen ablehnen. Klar, wer sich völlig verweigert und einfach sagt, ich sitze hier und mache nichts, keine Frage. Aber halt dieses heutzutage, dass im Endeffekt ein Professor mit 62 aus der Arbeit kommt und sie ihm dann sagen, okay, wir finden für sie nichts mehr in ihrem Bereich, dann werden sie doch jetzt mal Möbelpacker oder keine Ahnung, oder setzen sie sich an die Kasse bei Aldi. Ich weiß nicht. Ja, das ist assi. Also, das ist gammelig. Also. Ja gut, aber auf der anderen Seite jetzt ist der Professor dafür zu gut. Ja, und deswegen haben wir jetzt Syrer, die das machen können. Ja, ist doch so. Also das ist ja der Grundgedanke von Merkel. Also ja. Ich weiß nicht. Nein, das ist böse dahergesagt. Ich finde das aber auch in unserer Zeit mit den befristeten Arbeitsverhältnissen und allem, ja, du bist so schnell in dieser Falle drin und dann stehst du im Zweifelsfall bei Subway, wenn sie dich wirklich mit aller Macht dazu zwingen. Ja. Das Schöne ist ja, dass man, wenn man halbwegs irgendwie noch sich verteidigen will, dann kommt man da ja durch und dann macht man es wie ich und macht dann was auch wirklich Sinn macht. Ne? Aber die ganzen armen Leute, die Kraft oder die Eloquenz oder so nicht haben, sich gegen diese Maschine zu wehren, die tun mir richtig leid. Ja, ich weiß nicht, ich müsste es aber wegen dem Verweigern, ich interpretiere das jetzt einfach mal auf ein einfach totales, ich habe keinen Bock auf nichts, würde ich dem zustimmen. Wenn einen etwas bedrückt, ist es besser, nicht darüber nachzudenken und sich mit fröhlicheren Sachen zu beschäftigen. Die Frage kommt irgendwie aus dem Nichts, ne? Everything is super. Aber ich würde dem zustimmen, um ehrlich zu sein. Also in der Psychiatrie ist es ja auch so, dass die Leute weniger Therapie mit dir machen, sondern dir einfach nur wieder einen Rhythmus in dein Leben bringen. Und einfach diesen Rhythmus von regelmäßig aufstehen und regelmäßig Termine wahrnehmen, dir schon so weit weiterhilft, dass ein Großteil von deiner Krankheit weit zurückgedrängt wird. Also das ist die sozusagen die offizielle Strategie in Psychiatrien. Und deswegen würde ich schon sagen, dass generell das eigentlich keine so schlechte Idee ist. Ja. Aber ich will damit natürlich nicht sagen, dass wenn was negativ ist, dass man immer davor weglaufen soll. Aber einfach nur dieses, es gibt nicht wirklich einen Grund, traurig zu sein. Das sehe ich da drin. Also ja. Also ein bisschen Stoizismus auch, ne? Alles betrifft dich nur so sehr, wie du es dich betreffen lässt. Genau. Also ich als Depressiver sage Ablehnung. Weil ich glaube, dass wenn man Sachen wegschiebt, die einen irgendwann umso härter treffen. Ja, das wäre auch mein Gedanke gewesen zur Ablehnung, aber... Klar. Ja, ich weiß nicht, das ist eine sehr komische Frage. Sich auch mit fröhlichen Dingen beschäftigen, aber wenn man dafür den anderen Brocken einfach liegen lässt und schimmeln, davon wird es auch nicht besser. Das stimmt. Aber dann, ich weiß nicht, die Frage ist halt auch etwas... Ja, die Fragen sind nicht die besten. Ich glaube, ich springe doch noch zur Ablehnung. Ich finde das eigentlich eher, man sollte, wenn es Probleme gibt, hingehen, konfrontieren, thematisieren und beseitigen. Immigranten, die im Ausland geboren jetzt sag, sind. Nicht, nachdem ich das gesagt habe, Immigranten. Das war so verlockend. Immigranten, die im Ausland geboren sind, können nie vollständig im neuen Land integriert werden. Zustimmung. Ja? Ja. Ich Ablehnung. Nee. Die im Ausland geboren. Okay. Das ist die Einschränkung, die mich auf Zustimmung gehen lässt, um das zu erklären. Weil ich glaube einfach nicht, dass in einer Lebenszeit jemand sich so stark integriert, dass er danach als sozusagen vollständig integriert gelten kann. Das, ja, aber wenn dieses vollständig weil du, integriert wenn du, ist auch wenn so dein ein Herz, komisches. Also, und ich gucke mir halt zum Beispiel Japan an, wo du kannst du seit 5 Generationen da wohnen und du bist immer noch Ausländer. Ja, na gut. Da sind wir hier in Europa schon viel softer. Ich meine, ich mag sie, aber sie spinnen. Ach, keine Ahnung, das ist, es geht ja nur um einen gewissen Grad von Anpassung und so dass du in um die Gesellschaft vollständige, passt. Vollständig. Ja, nicht unbedingt. Doch, steht also, in der Frage, können nie vollständig im neuen Land integriert werden. Ja, so dass sie nicht als Fremdkörper praktisch wahrgenommen werden. Du meinst also, der Herr Ngumbela aus dem Kongo wird, weil er jetzt 50 Jahre in Deutschland gewohnt hat, nicht mehr als Fremdkörper wahrgenommen? Ja, nur weil er schwarz ist? Ja, aber... Nein, Entschuldigung. Nein, es kommt auf den Menschen an. Natürlich kann man sich integrieren. Ja, aber dann kommt der Herr Ngumbela in Hamburg aus dem Zug und dann sehen ihn 100 Leute und die 100 Leute denken halt vielleicht wieder, also weißt du, was ich meine? Also du, das wird, ich glaube, dass das schwierig ist, sich komplett in einer Lebenszeit eine Integration vorzunehmen. Ich würde schon sagen, dass es möglich ist, aber einfach nur für so einen geringen Prozentsatz. Das ist wie, was du vorhin bei Amerika gesagt hast. Ja? Also es gibt vielleicht diese Leute, und in Amerika ist es halt auch nochmal was anderes. Ja? Ja. Jemand hat Telefon. Nee, Tür, aber ist wohl nicht für mich. Nehme ich mal an. Ja, ich würde es ablehnen, die Aussage. Das ist, also man muss ja, also was weiß ich, wenn jetzt Herr Ngumbela nach Bayern zieht, muss der ja nicht die ganze Zeit mit Lederhose und so einem Hut rumlaufen. Ne? Doch, also, muss er. Um ein Bayer, um da integriert zu sein, um da zur Gesellschaft zu passen. Da muss ich immer wieder an diesen Taxifahrer bei Biolek denken, der irgendwie über Roberto Blanco abgezogen hat, im fettesten Bayerisch, halt ein Schwarzer. So, das, was der Blanco macht, das ist ekelhaft, der Tanzflügel ist das. Boah! Der war so lustig. Also, ja, siehst du, geht ja. Deswegen ja auch nur Zustimmung und keine starke Zustimmung. Ja, ach Gott. Ihr macht mal bitte gerade die nächste Frage. Was gut für die erfolgreichsten Unternehmen ist, ist im Endeffekt gut für uns alle. Ich weiß nicht. Das wäre ja, also das erzählen sie uns ja die ganze Zeit, dieses Trickle-Down-Ding. Also wenn wir der Wirtschaft nur genug Spielraum geben, dann wird das, was die an Gewinn machen, irgendwann bei euch ankommen. Das erzählen die uns seit 20 Jahren. Starke Ablehnung. Trickle-Down hat noch nie funktioniert. Keine Sendeanstalt, egal wie unabhängig ihre Inhalte sind, sollte staatliche Unterstützung erhalten. Ablehnung. Ich finde öffentlich-rechtlichen Rundfunk gut, nicht in der Form, in der er im Moment existiert, viel zu groß, viel zu profan und viel zu meinungsmäßig eingefahren, aber grundsätzlich finde ich staatliche Medien, zumindest für die Grundversorgung, nicht schlecht. In Deutschland müsste man halt das stark reformieren. Also du hast ja bei uns diese staatlichen Medien mit dem Prinzip, dass sie ja jeden gesellschaftlichen Bereich abdecken sollen. Nach dem Motto, die sollen eine gute Soap machen, die sollen einen Comic machen, die sollen eine Satire machen für Leute, die ungebildet sind, die sollen eine Satire für Hochgebildete machen, die sollen einen Krimi machen, einen Film machen, also die sollen ja aus jedem Genre und aus allem was machen. Und ich halte das für nicht mehr nötig in der heutigen Zeit. Also. Nee, deswegen sage ich ja Grundversorgung. Also sich auf Stärken besinnen, ne, und dann irgendwie, aber nicht ständig versuchen, noch irgendwas draufzusetzen. Das ist auch, finde ich, auch falsch. Ich meine, haben wir ja gesehen, wie toll das mit diesen ZDF-Theater und Dingenskanälen und so alles funktioniert hat. Ja. Aber obwohl, also zum Beispiel Arte ist ja eine der wenigen Bastionen des Niveaus, ne? Und ist auch öffentlich-rechtlich. Da muss man dann auch wieder überlegen, ist das ein bisschen wie die Theater und die Museen, dass sich auch Arte ist auch irgendwie so ein Einhorn. Ein bisschen Luft, das ist ganz komisch. Arte ist auch deutsch-französisch. Aber ich finde Arte cool. Ich habe, bevor ich aufgehört habe, Fernsehen zu schauen, nur noch Arte und Phoenix geschaut. Ne, Arte ist Spaß bei mir auch. Ist abgefahren. Die haben alles Mögliche. Gute Dokumentationen und so weiter. Das die ist, haben Breaking Bad in Deutschland gehabt. Die haben Lilyhammer in Deutschland gehabt. Lauter richtig gute Serien auch einfach, die offensichtlich die anderen Leute alle zu doof sind, zu verstehen. Also ich nehme an, ihr seid dann da auf Ablehnung bei dem Ding. Ich bin auf Ablehnung, ja. Ja, ich auch. Oben drüber die Frage. Ach, an, der Mann kommt zu spät. Ich habe es geschafft. Der kann jetzt gar nicht mehr mitmachen. Na, er kann doch aufholen. Lange Arbeit. Er kann aufholen. Wir sind schon durch Seite 3 durch. Ach ja, wie habt ihr bei erfolgreichste Unternehmen gestimmt? Starke Ablehnung, weil ich habe den Trickle-Down-Effekt genannt, der uns seit 20 Jahren erzählt wird. Der funktioniert nicht. Den gibt es irgendwie nicht, ne? Da gab's eine schöne... Political Compass oder was geht ab? Genau. Da gab's, bei Trickle-Down gab es eine schöne Karikatur, wo praktisch zwei Toiletten sind und eine ist über der anderen. Und das ist der Trickle-Down-Effekt. Das ist, keine Ahnung, ist theoretisch, wirtschaftlich sollte es funktionieren, aber irgendwie funktioniert es dann doch nie. Ja, weil natürlich die Leute, die schon Geld haben, denken, oh, da ist noch mehr. Ja. Das Behalten ist, wird immer so sein. Deswegen ja auch ist die Frage vorher nach den Aktien und jeder nur so viel, wie er braucht und so. Ja, so, Sally, wenn du aufholen willst, wir sind beim Anfang von der Seite 4. Wartet kurz. Ich schaff das. Wenn du dich bis dahin durchboxen willst. Radio Freedom gerade in diesem Stream. Leute, die kein Fernsehen gucken, sprechen sich für zwangsfinanzierte Medien. What the fuck? Aber das stimmt schon. Es trifft mich tief. Das trifft mich tief. Aber ja, aber die Dokus, also, die ich auf YouTube gucke, kommen ja auch meistens von Phoenix oder Dreisat. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Und die gäbe es ja dann auch nicht mehr. aber es stimmt schon. Das Arte, deutsch-französisches Partnerprojekt, ich finde, das sollte mehr so internationale Partnerprojekte geben. Das deutsch-griechische Fernsehen. Was und Frankfurter Wüste. Disco, Partizani. Balkan und Bayern, B&B. Willkommen zu Seite 4. Wie siehst du die größere Gesellschaft? Unsere persönlichen Rechte werden erheblich im Namen des Kampfes gegen den Terrorismus eingeschränkt. Also erstmal, wie siehst du die größere Gesellschaft? Da hätte ich starke Ablehnung, Zustimmung und starke Zustimmung gerne als Auswahlmöglichkeiten gehabt. Okay, persönliche Rechte im Namen des Kampfes gegen den Terrorismus einzuschränken. Es wird immer schwieriger, da was gegen zu sagen, weil so viele Terrorismusattentate vereitelt werden. Ja, aber also das ist ja eigentlich egal, weil ich würde trotzdem zustimmen, weil das ja nicht wertend ist. Also es stimmt ja einfach. Unsere persönlichen Rechte werden erheblich im Rahmen des Kampfes. Aber das war vor 10 Jahren ja die Frage, ob diese Einschränkungen in die persönlichen Freiheiten und ins überhaupt helfen. Und das hat sich jetzt ja herausgestellt, dass extrem viel an Machenschaften da verhindert wird. Aber dann ist es die Frage, wie viel darauf auf die Einschränkungen zurückzuführen ist. Herrscht, ja. In Frankreich ist immer noch Ausnahmezustand. Also bei uns ist das momentan noch alles im ruhigen Fahrwasser, aber die leben seit Monaten. Und die haben auch erst wieder eine Terrorzelle Hobbs genommen, die am 1. Dezember Anschläge geplant hat. Aber hier Paris Bataclan-Style. Aber hier muss ich zustimmen im Endeffekt, weil es stimmt, was da steht. Ja, dass sie eingeschränkt werden, auf jeden Fall. Starke Zustimmung. Die Wertung ist halt noch eine ganz andere. Und das Abwägen. So, jetzt die Frage von unserem Abgeordneten aber Kim Jong-il. Mit dem Terrorismus, das ist ja auch so ein bisschen wie mit Krieg und mit Rüstung. Ja, toll ist es ja nicht, wenn es Krieg gibt, aber man muss sich ja auch verteidigen können. Und das ist ja mit Terrorismus genauso. Die Rechte werden schon eingeschränkt. Aber du wirst ja auch, keine Ahnung. Aber es ist halt ein notwendiges Übel, wenn du halt eine Terrorwelle hast. Also, ja. Das ist ja Gott sei Dank nicht die Frage. Es ist ja nur die Frage, ob sie eingeschränkt werden oder nicht. Selbst wenn der islamische Papst morgen sagen würde, das ist Frieden jetzt, dann würde ja trotzdem das nicht zurückgenommen. Also das kannst du mir nicht erzählen, es wird nie was zurückgenommen. Also, das ist Frieden jetzt, Allahu Akbar. Ja, nee, wirklich, gesetzt den Fall, die würden morgen alle sagen, nee, war ein Fehler, hier habt ihr die Waffen, machen wir nie wieder. Ne? Trotzdem würden doch diese Gesetze bestehen bleiben, erzähl mir doch nichts. Ja, schon, also das ist ja auch das Problem. Also. Eben. Ein signifikanter Vorteil eines Einparteienstaates ist, dass alle Diskussionen, die dem Fortschritt im Wege stehen, vermieden werden. Starke Zustimmung. Ja, meine Geldgeber aus Nordkorea wollen auch, dass ich starke Zustimmung kriege, lese ich gerade. Also, welches Land hat Wirtschaftswachstum im zweistelligen Bereich? Na, China, oder? Ja. Wie viele Parteien hat China? Eine. Ja. Ja, und jetzt? Lol. Nein, ich meine nur ein. Das mit der Korruption läuft auch prima in China, oder? Und der Umwelt geht's voll gut. Ja. Ich habe auch gehört, dass es gar keine Armutsbevölkerung gibt in China. Da war ja auch neulich in irgendeiner Stadt ein geiles Feuerwerk. Da war so ein geiles Feuerwerk, aber da war halt so ein VW-Parkplatz daneben. Die haben die ganzen Silvesterböller abbekommen. Nee, aber das mit der Umwelt, die Umwelt dort ist ja gammelig, weil wir von denen produzieren lassen. Also ja, aber weil der Einparteienstaat das möglich gemacht hat. Ja, das stimmt auch. Die Sache ist eigentlich kann ich der Aussage so nicht zustimmen, weil ein Einparteienstaat heißt ja nicht, dass da keine Diskussionen geführt werden. Eigentlich. Das ist nämlich das Ding. Also ich mir ist die Demokratie lieb und heilig. Ich möchte nur ein bisschen mehr Kontext gerade zu China geben. Also innerhalb der kommunistischen Partei gibt es einen rechten und einen linken Flügel und auch einen liberalen Flügel. Ich halte eine Demokratie immer für überlegen von einem Einparteienstaat. Aber im Endeffekt, wenn es nicht in eine absolute Superdiktatur ausartet, à la Nordkorea, tut sich sozusagen das, was wir in der Demokratie haben, von links, rechts und ein bisschen mehr liberal, ein bisschen mehr grün, das gibt es genauso in China. Aber ja, es ist halt nicht. Aber also, der liberale Flügel bei der KPD oder wie das bei denen heißt, ist ja nicht eine FDP oder sowas unbedingt, weißt. Das ist halt nur das Spektrum, doch, in dem es sich bewegen kann. Na, wie wir das Overton Window, die akzeptierte Meinung. Oder das akzeptierte Meinungsspektrum ist da sehr gering. Ja, genau. Aber ich denke, also ich könnte da schon zustimmen. Also das ist ein Vorteil eines Einparteienstaates, aber das ist so einer der wenigen Vorteile überhaupt. Was ich den Spruch ganz cool finde, Problem bei Diktaturen ist nicht, dass sie einfach machen, sondern dass die Konsequenzen nicht fürchten. Weißt? Genau. Und das ist genau, genau. Das. Weißt du, ja, wir haben ja ein zweistelliges BIP-Wachstum, aber guck dir mal den Yangtze an und was weiß ich, ja. Könntest du deinen Finger reinhalten und dann zischt er weg? Nee, der wird von einem Yangtze-Delfin abgebissen, der durch das blaue, klare Wasser zu dir hinschwimmt. Gibt's das? Nee, nicht mehr, glaube ich. Es gab irgendwelche Delfine in chinesischen Flüssen, aber ich glaube, die sind inzwischen alle weg. Ich meine, die Frage ist jetzt halt auch, ja, das ist ein Vorteil in einem Einparteienstaat. Ich will aber keinen Einparteienstaat. Ja, man kann sich ja darauf einigen, dass das gewisse Vorteile hat. Es hat auch viele Nachteile, aber das ist so einer der wenigen Vorteile und das ist die Frage. Insofern, da kann ich da auf Zustimmung gehen. Ach, ich bin mal echt gespannt, wie unser Ergebnis sein wird, wenn wir bei Einparteienstaat zustimmen. Ich komme wahrscheinlich ein bisschen weiter rechts raus als beim letzten Mal. Auch wenn das elektronische Zeitalter offizielle Überwachung einfacher macht, müssen sich nur Leute, die etwas zu verbergen haben, darum sorgen. Starke Ablehnung, fickt euch. Arschlöcher. Ja. Wer will es begründen oder darf ich? Gerne. Bitte. Ja, man weiß nachweislich, dass wenn man überwacht wird, auch wenn man nichts Illegales macht, man verhält sich anders. Ja. Ja. Das kann so, können so Sachen sein wie ein Kumpel von mir, der wieder aus dem Knast gekommen ist, ja, ich treffe mich jetzt doch nicht mit ihm. Ja. Weißt du, unterbewusst ja. zum Beispiel. Ja. Für mich ist auch, wenn ein öffentlicher Platz Kamera überwacht ist, denke ich mir auch, also sorry, wenn ich jetzt hier totgeschlagen werde, dann bringt mir das nichts, wenn ihr nachher den Deppen findet, der mich verprügelt hat. Ich hätte gern, dass dann entweder die Polizei da ist oder aber die Kamera ist mehr oder weniger für den Arsch. Also, finde ich, ich weiß nicht. Ja, es... Todesstrafe. Und es ist halt das Red Scare-Argument mit du hast was dagegen, bist du ein Kommunist? Es ist halt totale Panikmache. Ja. Die Todesstrafe sollte eine Bestrafungsmöglichkeit für die schlimmsten Verbrechen sein. Starke Ablehnung. Ja, aber was machst du jetzt, wenn... Du Anti-Europäer. Wenn Freezer kommt, was ist, wenn Freezer kommt und du kannst den da nicht einsperren, du musst den umbringen? Ja, das ist Kriegsfall. Wer das ist genau? Was anderes. Freezer? Das Militär darf das. Ja, Freezer. Freezer aus oder von ja oder von mir aus, was gibt's da noch? Also Tyrannenmord ist völlig in Ordnung. Ich habe nicht, also Todesstrafe ist eine juristische Geschichte, die nach einem Verfahren verhängt wird. Wenn du wegen mir einen Tyrannen ermordest oder im Affekt den Mörder deiner Frau niederstichst oder was weiß ich, ist das was anderes. Ja. Aber ich finde nicht, dass ein Justizsystem über Leben und Tod zu entscheiden hat. Und ist für mich auch eine Gewaltenteilungsfrage. Die einzigen im Staat, die töten dürfen sollten, ist das Militär und das nur unter extremen... Ja, und die Polizei halt. Nur, halt. Und nö, die Polizei aber halt auch. Ja, aber die darf nicht hinrichten. Ja gut, finaler Rettungsschuss ist halt... Es ist keine Hinrichtung. Ja, aber wie willst du das hinterher nachweisen und so weiter und so fort. Ja, also das... Wenn mein Staat bankrott geht und ich einen Haufen Steuerhinterzieher habe, ist es ein finaler Rettungsschuss, wenn ich Leute angreife. Ja, das nennt man dann das Rettungsschusspaket. Ja, und dann halt die Frage, was wie das ist, wenn hier mal richtig Bürgerkrieg oder alles aus den Fugen, dann müsste man da halt wieder drüber sprechen, weil da ist die dann wahrscheinlich unumgänglich. Aber wir haben ja in Bezug Todesstrafe als Bestrafung für Vergewaltiger, haben wir ja schon darüber geredet, dass das einen schlimmen Effekt hat für die Vergewaltigungsopfer, weil die Vergewaltiger sich denken, okay, wenn ich die überleben lasse, ist die Chance, dass ich gepackt werde, hoch. Gepackt werde. Ja, halt vom langen Arm des Gesetzes. Oh. Und dass das halt erwiesen ist, dass wenn Todesstrafe auf Vergewaltigung ist, die Mordrate nach der Vergewaltigung direkt zunimmt, weil die Vergewaltigungsopfer direkt im Kopf kürzer gemacht werden. Ja. Ich weiß nicht, ich denke mir halt nur, guck mal, selbst wenn du von 1999 Leute hinrichtest und es passt, wenn es nur bei einem ja einen Fehler gibt und der wird zu Unrecht hingerichtet, dann weiß nicht, das geht, dann hast du schon verloren. Und wir hatten ja jetzt so Unrecht im Gefängnis sitzen ist schon schlimm genug. Wir hatten ja jetzt schon genug Fälle in Amerika, die nachträglich über DNA aufgeklärt. Aber bei einem Fehler, das ist ja eine Fehlertoleranz im Promille. Scheißegal, das ist eine pure Prinzipiensache. Und wenn du jetzt dann von der Todesstrafe, die du vollstreckst, danach die Organe nimmst, dann rettest du ja damit auch Leben. Dann hast du zwar einen unschuldig getötet, rettest aber 5 andere Leute, die krank sind. Hat jemand wieder Radio Peking angestellt? Nein, aber ich lehne es auch ab. Aber ich meine nur, dass das... Todesstrafe ist komplizierter, wie man denkt. Ich lehne es zwar auch ab, aber... Ja, aber du hast es jetzt in so ein utilitaristisches Weiter-Dings gemacht. Ja. Dass du überhaupt sagst, weißt du, natürlich, du sagst jetzt, ja, indem wir doch die Organe und dann können wir noch mehr Leben retten. Also haben wir so ein Plus am Ende. Also nach der Gleichung. Genau. Ja, aber das Problem bei der ganzen Sache ist, dass du das nicht einfach nur utilitaristisch sehen kannst, sondern deontologisch, ja, dass du schon mal am Anfang der moralischen Handlung schon siehst, dass das absolute Kacka-Misthaufen ist. dass man Leute umbringt, zum Beispiel. Und daher haben so viele Leute eine starke Ablehnung. Ich sehe, Sally hat sein Ethikwörterbuch aufgeschlagen. Nee, ich hab's halt drauf. Ja, ja. Bam. Ja, das ist... In einer zivilisierten Gesellschaft muss es immer eine Oberschicht geben, der gehorcht werden muss, und eine Unterschicht, die kommandiert werden muss. Ich erteile das Wort an Genossen Karl Marx. Wie hat er sich angehört überhaupt? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ist schwierig, ne? Ich glaube, von dem gibt es keine Aufnahmen. Kann man ja auch das interpretieren, wie man will. Aber Oberschicht, Unterschicht, ich keine Ahnung, was ist Oberschicht? Ich weiß nicht. Also ein bisschen gesellschaftliche Ordnung brauchst du schon, aber ich wäre ja auch keine kommandierende Oberschicht. Ich weiß nicht. Eben, also meine Ablehnung basiert auf der gehorcht werden muss und ja, die kommandiert werden ist, muss. Ist ja keine differenzierte Frage, insofern kann man dazu nur, also beziehungsweise ist eine sehr differenzierte Frage. Das ist eine sehr klare Aussage. Das ist Führerbefehl, wir folgen im Endeffekt. Ja. So, die nächste Frage. Die ist so sinnlos, die Frage. Abstrakte Kunst, die nichts repräsentiert, sollte überhaupt nicht als Kunst anerkannt werden. Was soll das denn bedeuten? Von wem repräsentiert? Was soll das denn bedeuten? Von wem anerkannt? Gibt es das Deutsche Ministerium zur Kunstanerkennung oder was? Ja. Witzigerweise, ich hatte erst neulich eine Vorlesung, da ging es wie heißt es, Kubismus. Kennt ihr das? Ja, also das ist halt so eine Art der abstrakten Kunst und du siehst halt immer Würfel in Bildern halt und so. Was ist das für eine Scheiße überhaupt? Und dann sitzen die da, ey, und ich denke mir echt so, sag mal, hoffentlich kommt jetzt Tim K. rein aus Winnenden und knallt die alle ab, weil die nur Scheiße labern. Weißt? Ja, ich weiß. Hä, was ist das? Oh, da ist nicht, ein Viereck. Für mich ist abstrakte Kunst, keine Ahnung, für mich ist Kunst, wenn es gut aussieht oder sich gut anhört, ob es abstrakt ist oder nicht, ist scheißegal. Und wenn halt die Kunst immer was Festes bedeuten soll, dann hast du halt Staatskunst. Dann hast du halt Staatskunst. Ich finde es zum Beispiel surreale Kunst total geil. Also ich mag das total. Also wie die von Salvador Dalí, die schmelzenden Uhren. Zum Bleistift. Also meine ganz persönliche Definition von Kunst ist, dass wenn mich ein Werk gefühlsmäßig berührt, dann ist es für mich Kunst. Und das kann ein kubistisches Bild sein, das kann eine Statue sein, das kann was Antikes sein. Aus dem 14. Jahrhundert, aus dem 15., aus dem 17. ist es egal, es muss mich berühren, dann ist es für mich Kunst. Und im Endeffekt ist es bei der Kunst so, nur du entscheidest, was für dich Kunst ist, was für dich Kitsch ist, weil du wirst schwerlich jemanden finden, der all deine Einschätzungen teilt. Für den einen ist Beuys große Kunst, für den anderen ist Beuys irgendwie ein Haufen Metall, das in der Ecke rumliegt mit einem Strahler oben, der drauf zeigt. Das ist, das wirst du nie irgendwie gesellschaftlich mainstreamen können. So, das hast du jetzt für Kunst zu halten. Eben, genau, das ist auch gut so. Und Kunst oder nicht Kunst ist subjektiv und hat eigentlich hier in dem Fragebogen wenig zu suchen. Und also, was die Formulierung sagst, Kunst ist ein soziales Konstrukt. Kunst, die nichts repräsentiert, ist völlig sinnlos. Weil die Frage ist doch, weil doch der Hitler entartete Kunst nicht gemocht hat, weil er damals nicht in die Schule reingekommen ist, weil die anderen abstrakt gemalt haben und er halt eher klassisch drauf war. Das meint er auch. Ja, Schwastikas. Also er hat halt gemalt wie ein Wochenendmaler. Das ist halt okay. Bob Ross hatte ein bisschen Talent, aber ja, er wäre so die Abteilung Bob Ross gewesen. So, also eine große Karriere hat dem nicht bevorgestanden. So, und jetzt malen wir hier hinter diesem Panther einen Baum hin. Hätte es damals schon den Fernseher gegeben, dann hätte der eine Bob Ross-Sendung machen können. Aber nein, es gab ja noch nicht mal den Volksempfänger. And this tree here. He has a little happy friend over there. Let's make some bushes. Bushes. And this Jew here, he's going to have a little happy furnace right next to him. And it's a warm furnace. Wir müssen weitermachen. Wir müssen ja, weiter. Also, ich lehne das stark ab, falls ich auch mitgekriegt habe. Bei mir nur Ablehnung. In der Strafjustiz sollte Bestrafung wichtiger sein als Rehabilitation. Ablehnung. Ablehnung. Auch Ablehnung, ja. Es ist Strafjustiz. Strafe gehört dazu. Aber. Ja, das ist ja so der Überbegriff, glaube ich, einfach, oder? Ja, klar. Aber das ist halt, weil es ein veralteter Begriff ist. Aber ein bisschen Strafe dahinter ist auch wichtig. Brauchst du. Aber die Rehabilitation ist essentiell. Ansonsten gehen Leute wieder raus und machen genauso weiter. Nur Strafe reicht nicht. Kennt ihr diese Doku The Norden? Nein. So Amis halt nach skandinavische Länder gehen. Einmal ist es ein Polizist und guckt sich da die Bullereien an in Skandinavien. Einmal ist es so ein Gefängnisdirektor. Ja, und ich wusste das selber nicht. Ey, da gibt es Gefängnisse in Norwegen oder ich glaube eher Norwegen, Finnland und so. Da gibt's, die haben Studios da drin. Wirklich, wo sie Lieder aufnehmen können und Alben und so eine Scheiße, wo sie halt Xbox zocken und sowas und dann halt geht da mit den Norwegern so in die Küche, weißt, mit den Gefängnisleuten von dort, der Ami, und dann sagt er so, hier ist ja überall Besteck. Wie kann das sein? Und so, ja. Stellen damit, sie nicht ab. Damit die halt essen, hä? Weißt, und dann ja, bei uns würde das gar nicht gehen. Ja weißt? Klar, Gangs, Amerika. Oh Mann, ja, na gut. Aber da sind wir schon wieder bei Lillehammer. Ne? Wie diese skandinavischen Gesellschaften funktionieren, das ist einfach nur drollig. Aber dafür, also wirklich, würde ich mir keine Doku angucken, einfach Lillehammer angucken. Das überspitzt es so weit, dass man dabei noch herrlich lachen kann. Es überspitzt es nicht. Vorne. Ich habe da gewohnt, die sind wirklich so. Lillehammer, das war wie zurück nach Norwegen gehen. Okay. Abgefahren. Es ist Zeitverschwendung, manche Kriminelle zu rehabilitieren. Ja, gleiche Frage. Ich ab, weil unser Justizsystem vorsieht, dass jeder gleich zu behandeln ist. Ja. Zustimmung. Okay. Also aus einer, sage ich mal, persönlichen Meinung. Aber wer entscheidet denn, welcher Kriminelle nicht mehr zu rehabilitieren ist? Ich meine, man weiß ja mittlerweile, dass es neurologische Zusammenhänge gibt, also nicht wirklich kausale Zusammenhänge, zwischen manchen Serienmördern und so weiter. Na gut, aber die kommen die ja nicht. Die kannst du nicht rehabilitieren. Das aber geht die kommen ja in die Klapse. Dafür haben wir ja Sicherheitsverwahrung. Ja, aber deswegen ist es Zeitverschwendung, die zu rehabilitieren, weil das bringt einfach nichts. Die haben einfach, da läuft biologisch einfach was falsch, wenn wir irgendwann mal in 100 oder 1000 Jahren neurologisch irgendwie das hinkriegen würden, dass denen ihr Empathie. Ja, aber die sollten doch trotzdem an den Maßnahmen in den Gefängnissen und in den Anstalten teilnehmen. Also ich würde sie jetzt auch nicht den Rest ihrer Tage irgendwo in ein Loch sperren wollen, wo sie mit sich alleine sind. Ja, nee, aber das heißt ja, aber. Also du rehabilitierst sie nicht, aber du lässt ihnen das Gleiche angedeihen im Endeffekt. Ja, du versuchst ja, aber du weißt, das ist Zeitverschwendung. Das ist wie wenn du, wenn ich dir beibringen will, zu fliegen. Weißt du, also, wie willst du das machen? Also Zeitverschwendung war es ja auch mal ein Flugzeug zu bauen. Immer dieses Flugzeug. Nein, ich meine nur. Dieses Flugzeug, das hebt jeden Tag in irgendeinem Argument ab. Nein, ich weiß, dass es Zeitverschwendung ist bei manchen Auffälligkeiten, wenn du die einfach im Kopf drinne hast, wenn du einfach so geboren worden bist, dass es sehr schwer wird, dich zu rehabilitieren. Aber du musst dich ja trotzdem um die Leute kümmern, um das eventuell mal dann zu lösen. Also ein Psychopath kann entweder ein gewalttätiger Mörder sein oder für den CIA arbeiten. Also oder in großen Banken. Also das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Ding. Das kommt da schon auch auf die Sozialisierung an Stück ja, weit an. Ja, okay, aber dann hast du den im Knast. Ich meine, was aus dem geworden ist, ist ja mit der Frage eigentlich mehr oder weniger irrelevant, weißt? Die Frage ist halt nur, also ich sag halt, biologisch gesehen ist es so gut wie unmöglich, solche Leute zu rehabilitieren. Du sollst es also machen, klar, aber rehabilitieren heißt ja, zurück in die Gesellschaft. Wie willst du einen zurück in die Gesellschaft etablieren, also zurückbringen, wenn dem dein Empathiebereich gar nicht funktioniert? Weißt du, darauf baut ja unsere Gesellschaft auf. 12 Jahre Militärdienst bei den Franzosen in der Fremdenlegion und du kannst komplett rehabilitiert werden. Ja. Können, ja. Also, ja. Also, das wird doch dort auch gemacht. Also gerade mit den, wie soll man sagen, wo die Gehirnauffälligkeiten wirklich im MRT-Scan auch wahrzunehmen sind. Also, warum machen wir das nicht? Deswegen heißt ja auch die Frage, manche Kriminelle. Es gibt bestimmten, lass es selbst nur 1-2% sein, weißt? Dass das, was du sagst, gemacht werden kann, klar. Aber es gibt bestimmt manche Kriminelle, da ist es Zeitverschwendung. Ja, aber warum ist es denn Zeitverschwendung? Weil es Ressourcen kostet. Und du würdest dann die Ressourcen an die Kriminelle weitergeben, wo es keine Zeitverschwendung wäre. Wäre das dann nicht, wie war es nochmal, wie war das tolle Fremdwort nochmal? Utilitaristisch. Genau, also, weißt du? Ja, aber wenn du weißt, dass der nicht rehabilitiert werden kann, warum solltest du die gleiche Zeit aufwenden, weißt? Also, es macht für mich gar keinen Sinn irgendwie. Warum? Das ist wie, also, wenn du zwei Autos hast, du brauchst für beide halt TÜV, der TÜV läuft bald ab, du musst beide restaurieren. Bei dem einen weißt du, das kriegst du nicht mehr auf die Straße und dann steckst du halt mehr in das Auto rein, das halt TÜV kriegen kann. Weißt du, wie ich meine? Warum ja, aber du sprichst doch dann Menschenrechte absprechen von einem Menschen? Also, ja, aber es ist ja nicht so, dass du dann sagst, okay, wir haben einen MRT-Scan gemacht, du bist ein hoffnungsloser Fall, verpiss dich hier und zock Xbox bis ans Ende deiner Tage. Nee, auf jeden Fall nicht. Schlimmeres. Du kannst mit den arbeiten die ganze Zeit und was weiß ich, aber ist es am Ende Zeitverschwendung? Kann ich eine Playstation manche ja, sind halt... Mit Schizophrenen war das doch auch mal absolute Zeitverschwendung, die zu rehabilitieren. Ja, so. Aber damals war halt nicht heute. Heute weiß man ja einfach viel mehr. Weil, ja, also für mich ist es einfach eine moralische Frage zu sagen, und da stehe ich bei, jeder hat das Recht, dass man ihm die Chance gibt. Also auch wenn er noch so krank ist, dann versucht man halt das zu therapieren. Ja, also, das kannst du ja versuchen. Ja, klar. Das ist ja nicht das, was ich aussagen will. Ja, na gut. Ist halt nur, bei manchen ist es halt dann Zeitverschwendung. Ja, selbst. Ich kann auch sagen, selbst wenn ich bei allen 100% gebe, am Ende kann es sein, da war ein Paar, da war es Zeitverschwendung. Na gut. Das war das Signal, dass wir. Per Grammatik hast du mich überzeugt. Frage Zustimmung, überschritten aber, haben. Ja. Unternehmer und Hersteller sind wichtiger als Autoren und Künstler. Starke Ablehnung. Nur Ablehnung bei mir. Das ist so. Pff. Ja. Also, keine Ahnung, wirtschaftlich, bla bla, da kann man riesen Diskussionen führen mit, wie wichtig ist Kultur und wie wichtig ist Wirtschaft und so weiter, aber einfach kategorisch würde ich da nicht zustimmen. Ja, ich auch, Ablehnung. Ich sehe da viel zu sehr also eine Gesellschaft ohne Autoren und Künstler möchte und kann ich mir nicht vorstellen. Ja. Die DDR war sowas Ähnliches. So. Mütter dürfen Karrieren haben, aber ihre oberste Pflicht ist die der Hausfrau. Starke Ablehnung. Starke Ablehnung, ja. Das ist... Multinationale Unternehmen beuten unethisch die pflanzengenetischen Ressourcen der Entwicklungsländer aus. Die pflanzengenetischen Ressourcen, hä? Verstehe ich nicht. Zustimmung. Ja, ist das so? Ja, Patentierung von Pflanzen und Tieren in den Regenwäldern Südamerikas. Ja, stimmt. Klar. Ja, dann das macht es relativ klar. Bin ich auch bei starker Zustimmung. Sich mit den aktuellen Gegebenheiten zufrieden zu geben, ist ein wichtiger Aspekt des Erwachsenwerdens. Das ist echt, also welcher Irrsinnige das? Hä? Adolf Hitler. ihr müsst den Status quo lieben, ihr müsst ihn lieben. Ja, völliger. Keine Veränderung. Starke Ablehnung, Alter. Aber ja, das hab ich auch noch nie jemanden so sagen gehört. Nicht mal annähernd. Jetzt kommt die Seite für den Chris, der im Chat kurz, ja schon sein Ergebnis vorhergesagt hat. Aber also, meinen die vielleicht auch irgendwie, dass du nicht immer dran denken sollst, dauernd nur Karriere zu machen und oh, was mache ich in einem Jahr oder in 5 Jahren, wo bin ich dann? Dass man einfach sagt, ey, mir geht's gut, ist okay, weißt du? Meinen die vielleicht das damit? Ja, ich weiß nicht. Also es ist ja der politische Kompass. Das ist eine Mitläuferfrage für mich. Ah. Eigentlich kommt jetzt erst meine Lieblings- Oh, jawohl. Aussage. Jetzt sind auch Sachen, ja klar. Astrologie erklärt viele Dinge akkurat. Ja, oder? Was denn? Starke Zustimmung. Ja, oder? Oder? Der Sally hat den Gag noch nicht gemacht, glaube ich. Oder? Ja, oder? Ich habe den Gag auch schon ungefähr 5-mal gemacht. Aber der ist immer wieder gut. Darf ich da kurze Story erzählen? Ja, mach. Ein Arbeitskollege von mir, das ist so ein älterer Spaß, was weiß ich, und der ist voll so ein Astrologie-Typ, ja. Der hat mir auch so manchmal Sachen erzählt, das habe ich gar nicht, habe ich nie gehört. Ich dachte, es gibt Horoskop und was weiß ich, aber der hat dann noch ganz andere Sachen. Der ist dann auch, hat mir auch erzählt, der hat so eine Astrologie-Bitch, die ihm hilft im Leben bei, was weiß ich, wenn er Schreiben anfertigt und du darfst den Lebenslauf erst abschicken, wenn der Jupiter in der Marsbahn bla bla bla dem großen Wagen kreuzt und so eine Scheiße. Und das hängt ja immer davon ab, wann man auch geboren ist, weißt? Und dann kam neulich raus, weil der kommt aus irgendeinem Drecksland, was weiß ich, Rumänien oder Moldawien oder so eine Scheiße. Dann hat er halt rausgefunden, dass der gar nicht an dem Tag Geburtstag hatte, sondern irgendwie, weil er halt mitten auf dem Kaff war, sind die Eltern erst später zum Amt gegangen und dann hat er irgendwie 4 Tage später erst Geburtstag gehabt. Weißt du, das ist total geil, aber der hat halt voll darauf geschwört, dass das halt immer stimmt. Ja, auf jeden Fall. Oh. Ja, das ist schon komisch, ne? Was man bei fast allen religiösen Fragen sagen kann. Es ist schon komisch. Mhm. Ja, starke Ablehnung, Astrologie, ey. Man kann nicht moralisch sein, ohne religiös zu sein. Starke Ablehnung, ich bin moralisch. Ja. Also was Göttliches braucht man nicht, damit man moralisch handelt. Wohltätigkeit. Gott ist tot, wir müssen unsere eigene Moral finden. Wohltätigkeit ist besser als Sozialhilfe, um die wichtig Benachteiligten zu unterstützen. Starke Ablehnung. Ja, besser. Nee, es ist nicht so stabil. Damit ist es messbar schlechter. Ich denke mal halt so, wenn es in einem Staat funktioniert, dass die Benachteiligten vom Staat geholfen werden, nicht so wie in manch anderen Ländern, wo die auf Wohltätigkeit angewiesen sind, wenn sie überhaupt kommen, dann ist es doch viel besser. Den Benachteiligten geht es dadurch besser. Es gibt da eine schöne Zeile von The Knife, die heißt, you make us like charity instead of paying enough taxes. Also ihr bringt uns bei, Wohltätigkeit zu mögen, anstatt eure Steuern vernünftig zu zahlen. Das fasst es gut zusammen. Ja. Einige Menschen haben von Natur aus kein Glück. Ich weiß nicht, wie das mit kein Glück ist, aber es gibt Menschen, die haben von Natur aus Glück. Ich zum Beispiel. Ich habe 3 Wirbel auf dem Kopf. Ich bin ein absolutes Glückskind. 3 Wirbel? Ja. In den Haaren. Also, ich sage Ablehnung, aber auch nur wegen diesem von Natur aus. Also, es gibt Menschen, die haben kein Glück, aber ich würde nicht sagen, dass das von Natur aus ist. Ja. Die haben alle irgendwann mal einen abgekriegt. Das ist Zufall. Nicht jeder ist seines eigenen Glückes Schmied, aber nicht jeder Schmied hat Glück. Aber in der Natur hat das nicht wirklich was zu tun. Ich weiß nicht, Glück ist für mich... Was schon irgendwie, ich würde Glück als Zufall beschreiben, aber ja. Um ein gutes Leben führen zu können, brauchst du kein Glück. Glück existiert nur in kurzen Augenblicken. Ja. Also, es ist wichtig, dass die Koranschule meines Kindes religiöse Werte vermittelt. Starke Ablehnung. Also da steht eigentlich, es ist wichtig, dass die Schule meines Kindes religiöse Werte vermittelt. Aber habe ich doch gesagt, oder? Nein, du hast Koranschule gesagt. Oh, Entschuldigung. Du versuchst das jetzt schon wieder hier so populistisch aufzuladen. Ist doch egal, welche Religion. Ich habe den Papst gemacht und habe Koranschule gesagt. Was soll das? Die fangen jetzt auch bei uns in Baden-Württemberg an, dass man islamischen Religionsunterricht hat. Das kotzt mich so an. Ist dann da auch, aber mal Baden-Württemberg war doch das auch mit der fortschrittlichen Sexualerziehung. Es muss ja dann Homosexualität eigentlich auch im Islamunterricht vorkommen. Das ist doch voll witzig. Bestimmt. bestimmt. Weißt du, dann hat die Lehrerin so kein Kopftuch. Homosexuelle sind auch Menschen. Dann dreht sie sich um und zieht sie wieder an. Da, das sind ungläubige Kufar. Ja, ich finde das gut. Da kriegen die Kinder direkt einen Kurs für Persönlichkeitsstörungen. So, und jetzt kommt die beste Seite. Jetzt kommt die auf der Seite 6 natürlich. Das haben sie mit Absicht gemacht. Sex. Jetzt geht's nochmal richtig los für die Zuschauer da draußen. Jetzt kommen alle Tabus runter. Jetzt wird knallhart geantwortet. Gut, Sex außerhalb der Ehe ist normalerweise unmoralisch. Starke Ablehnung. Das Ding ist halt, wenn du nicht verhütest und außerhalb der Ehe Sex hast, ist das ein One-Way-Ticket in Armut. Ja, aber das ist nicht Teil der Frage. Ja, aber es macht es nicht unmoralisch. Also und Ablehnung auch nur, solange es sich, also außerhalb der Ehe ist halt, ja. Aber ich finde es auf jeden Fall unmoralisch, wenn man innerhalb einer Ehe fremd geht. Man muss auch nicht, ja, das ist was ganz anderes. Ja, ja, eben. Man muss auch nicht verheiratet sein, um ordentlich Kinder großzuziehen. Man wird nicht automatisch arm, wenn man unverheiratet ein Kind hat. Statistisch gesehen ist es sehr stark die Tendenz, dass du verarmt wirst. Klar. Aber es ist nicht die Regel. Aber das ist auch, weil in der Regel solche Kinder dann sehr junge Eltern haben. Genau. Die das halt in ihrem Karrierewachstum extrem behindert. Ja, das ist eine scheiß Christenfrage. Ja. Das ist eine Drecks-Christenfrage für so die einen Stock im Arsch haben. Mhm. Ich hatte einmal... Generell religiös, die haben ja alle wieder was dagegen. Ja, oder? Aber ich glaube, vor allem im Christentum wird es ja explizit ja auch genannt. Mhm. Irgendwo in der Bibel, was weiß ich, nachdem Bär... Also ist das in den Hadiths nicht so? In den Hadithen selber keine Ahnung. Ob es im Koran steht, weiß ich auch nicht. Also im Iran ist es auf jeden Fall. Da gab es auch diese Stundenehen für Prostituierte. Ah, genau. Ja, aber ob das jetzt wirklich was strikt Religiöses ist, ob das wirklich so drinsteht, ist halt die eine Sache. Das Geile ist halt so, ich hatte mal eine Freundin, die war total christlich. Ja, das habe ich nicht so klug ich war, habe ich das erst im Nachhinein rausgefunden. Ja, und die hatte auch, also deren ganzen Freundinnen waren halt total so, kein Sex und was weiß ich. Und ich habe denen mal in der Diskussion zugehört und die war halt dafür, ja, natürlich kannst du Sex vor der Ehe haben. Und die haben sich nur mit Zitaten beworfen, die ganze Zeit. Ja, aber in Judäas 3,85 steht bla bla bla. Aber da steht das und das. Wirklich. Und ich sitze so da und denke mir so, wow, ey, euer Gott kann das Universum erschaffen, aber nicht ein Buch schreiben, das klar ausgelegt ist. Weißt ja, aber das war die falsche Reaktionsweise. Die richtige ist, gucken, wo die nächste Tür ist und mit möglichst wenig Geräuschen entfernen und dann rennen, sobald du aus der Hörweite bist. Und schnell noch die Granate reinwerfen. Ach nee, lass die Leute doch. Die sind nicht gefährlich. Die sind im nächsten Jahrhundert immer noch damit beschäftigt. Aber so Leute sind noch einen Schritt davon entfernt zu sagen, dass die Juden den Holocaust verdient haben, weil sie Christenmörder sind. Also weil sie Christus ermordet haben. Ja. Ein Schritt entfernt. Ja, du wärst überrascht, wie die Juden haben das römische Rechtssystem, also so weit unterwandert. Das, oder wie verstehe ich das? Weil juristisches Pontius Pilatus verantwortlich. Ja, ich will nur mal sagen, das Stream heißt, wie recht sind wir wirklich? Ja. Die Juden haben. Und das nein, aber was die Christen sagen. Aber die katholische Kirche hat 1900, was war es, 67 oder 63, hat sie die Juden vom Gottesmord freigesprochen. Ja, davor war das offizielle Policy von der katholischen Kirche sozusagen festzustellen, dass die Juden den christlichen Gott ermordet haben. Und auch während der Nazi-Zeit war die Operation, also Sowjetunion anzugreifen, das hieß, glaube ich, als erstes Operation Fritz. Und irgendwann später, als man öffentlich mehr Leute rekrutieren wollte, um gegen die Sowjetunion zu kämpfen, hieß es Operation Barbarossa, weil man gegen die ungläubigen Kommunisten vorgehen muss, die Atheisten sind. Man hat darüber auch sehr viele Leute aus allen anderen Teilen von Europa, die nicht deutsch waren, auch sehr viele Leute rekrutieren können. Über diesen Claim Operation Barbarossa, ihr müsst das Christentum gegen Kommunisten verteidigen. Und am Ende vom Zweiten Weltkrieg war auf der deutschen Seite von 10 Soldaten, die für Deutschland gekämpft haben, waren etwa noch 2 bis 3 waren Deutsche und der Rest wurde rekrutiert über Christentum. Also, ja. Ja. Und der gute Barbarossa hat drauf geschissen und ist im Kiffhäuser sitzen geblieben. Aber ich denke, die Frage haben wir damit abgehandelt. So, ein gleichgeschlechtliches Paar in einer stabilen, liebenden Beziehung sollte nicht von der Möglichkeit einer Adoption ausgeschlossen werden. Ist für mich starke Zustimmung. Ja, genau. Da ist nicht mal die SPD dafür. Also zumindest war sie es nicht bei der letzten Bundestagswahl, da hatte ich nachgeguckt. Ich weiß nicht, ob sie das geändert haben mittlerweile. Das ist echt die einzige Frage, bei der ich gerne ein Unentschieden hätte. Ja? Warum? Weil ich das irgendwie... Du für ein homophober Wichser. Ja, tut mir leid. Irgendwo da... Ich erkläre das mal aus mir raus. Es ist wahrscheinlich, weil mir eine Vaterfigur gefehlt hat, bin ich sehr auf dieses Mutter-Vater-Ding fixiert. Und deswegen halte ich das für die immer bessere Lösung, ohne jemandem zu nahe treten zu wollen. Und ich möchte auch das nicht entscheiden. Also wirklich nicht. Ja. Weil ich maße mir nicht an, das zu entscheiden, was für das Kind besser ist. Das ist da, ja, ich denke mir halt immer so, guck mal, was für Arschlöcher Kinder haben. Ja, und natürlich. Dann ist halt ein gleichgeschlechtliches Paar, die halt total lieb sind und wo alles super wäre, denen wird es halt verwehrt, weil ja, ihr seid halt, ihr habt halt das gleiche Geschlecht. Ja, also. Aber dann denke ich halt auch wieder, wer ein Adoptivkind will, ist ja normalerweise eben nicht irgendwie, ja, hier Chantalle, geh mal aufs Amt und guck, ob die noch ein Kind für uns haben, sondern es sind meistens ja schon Leute, die sich das sehr genau überlegt haben. Ja, gerade deswegen. Also deswegen würde ich, glaube ich, halt immer das Mutter-Vater-Ding vorziehen, womit ich aber nicht ausschließen will, dass wenn keine geeigneten Leute da sind, aber deswegen sage ich ja, ich hätte gerne unentschieden. Und ich möchte auch nicht darüber entscheiden müssen. Ich habe selber keine Kinder. Das ist nicht mein Thema. Na, die Sache ist halt, es ist ziemlich erwiesen, dass Kinder, also dass für Kinder eine männliche und weibliche erwachsene Bezugspersonen sehr wichtig sind, einfach in der Persönlichkeitsentwicklung. Und gibt viele Gründe. Also zum Beispiel, wenn Mädchen ohne Vater aufwachsen, werden die früher geschlechtsreif. Geil. Ja. Also das sind einfach so, das sind ziemlich harte biologische Fakten teilweise dahinter. Und also damit sollten sich dann homosexuelle Partner, die adoptieren, auseinandersetzen und halt gucken, dass sie in ihrem Leben und in dem Leben von dem Kind dann eine erwachsene Bezugsperson des anderen Geschlechts haben. Also bei mir in der Bekanntschaft, mein Vater hat das auf der Arbeit gehabt. Er hat eine Mitarbeiterin, die ist lesbisch und ich glaube verheiratet sogar. Und die haben adoptiert. Ja. Und die haben ihn dann im Prinzip immer mal so ein bisschen rangezogen, dass er sich auch mal so ein bisschen um das Kind kümmert. Also ich klicke mal Zustimmung, aber mit den Einschränkungen, die ich gemacht habe. Mit 8 hat sie schon fette Titten gekriegt. Nee, war ein Junge, glaube ich. Ach so. Wenn er genug isst. Abel, wie hattest du was einzuwenden? Ich hab dasselbe wie bei Markus. Also die Frage ist wesentlich komplizierter, wie man denkt. Da ist ein riesen Rattenschwanz mit dabei. Und die Möglichkeit, dass sie das machen können, würde ich denen nicht verwehren. Also, Wie gesagt, also grundsätzlich nicht, aber halt mit Abstrichen. So, Pornografie, die einwilligende Erwachsene darstellt, sollte für die erwachsene Bevölkerung legal sein. Warum auch nicht? Starke Zustimmung. Warum so? Hä? das ist wieder der religiöse Engel. Das hätte eigentlich bei 5 noch reingepasst. Deutschland hat den höchsten pro Kopf Pornografiekonsum auf der Erde. Cool. Obwohl wir die anderen gar nichts mehr übrig. Wir sind obwohl so wir so schlecht, langsame Internetleitungen haben. Ja, wir haben am wenigsten HD-Pornos, aber. Genau. Okay, was sich im Schlafzimmer zwischen zustimmenden Erwachsenen abspielt, geht den Staat nichts an. Starke Zustimmung bei mir. Die meint schon Sex damit, oder? Was soll's denn sonst? Also, hallo Schatz, ich bring dich jetzt um und fress dich dann. Okay. Ja, ich denke schon, es bezieht sich auf Sex. Hey, das dürft ihr nicht machen. Aber ah, ihr Unterdrücker. Das geht sie aber nichts an. Sie hat zugestimmt. Ja, stimmt. Ja, aber ich glaube, da geht es schon nur, ja. Da gab es doch diesen Kannibalen, ne? Was wäre denn, wenn das im Schlafzimmer passiert wäre? Ja, mit dem Rammstein. Wie heißt nochmal der Rammstein-Song, auf den das aufgebaut ist? Weiß ich nicht. Ihr hört doch Rammstein, oder? Ich nicht. Nein. Rammstein ist für 14-Jährige, die ihre Eltern in Angst und Schrecken versetzt. Was heißt du pur? Hey, ich mag Rammstein, es gehört zu den vielen Musiksachen, die ich einfach nicht... Rammstein, das ist echt so ein aufgesetzter Scheißdreck mit diesem... Vorsicht, so, und jetzt zeichne noch ein Pentagramm auf dem Boden und dann kommt so ein Dämon aus. Kanda. Nee, das ist doch eigentlich für Amerika gemacht. Das klingt halt deutsch. Das klingt so, wie Amerikaner sich deutscher Musik vorstellen. Das ist halt so, ich spiele damit und ich halte die nicht für rechts und so, aber die sind einfach, das ist Kommerz. Die sind viel zu abgefahren, um rechts zu sein. Kommerz. Rammstein ist Kommerz. Ja, lerne gut, aber komm, es ist Popmusik. Es ist, ja, Popmusik, aber bitte da, nee. Ja, Populärmusik. Kommerz ist es. Es ist, ja, also, es ist Poprock. Nee, Poprock auch nicht, aber es ist für 14-Jährige im Endeffekt. Ich weiß, ich auch Freunde ich von mir geil, gehen auf die Konzerte und so, aber die lache ich auch aus. Tut mir leid, also Rammstein habe ich gefressen. Ich finde es ganz geil, wie sie es hochstilisieren. Ja. Also, aber naja. Nächste Frage. Niemand kann sich von Natur aus homosexuell fühlen. Ach, ich meine, da muss man mal um drei Ecken denken. Du selbst wenn ich jemanden brainwashe und der sich homosexuell fühlt. Warum schreibt sich von niemand? Da muss man voll überlegen. So, ja, eben. Ich schon voll Nasenbluten. Nee, also kriege ich starke Zustimmung, oder? Ja, hier war der nämlich angebracht an dem Fall, weil eh schon eine Diskussion darüber da war, wie man die Frage verstehen muss. Deswegen kann man hier auch diesen Witz machen, ohne dass er abgestanden rüberkommt. Ich finde es lustig, auf den Einschränkung von Artikel 5, wie kannst du nur? Ich finde es lustig, auf den ersten vier Seiten hatte ich immer so, Ablehnung, Zustimmung, halt immer so, hier mal, da mal und, ganz, und ab und zu mal starke und starke. Und jetzt die letzten zwei Seiten ist stark, stark, stark, stark, stark, stark. Ja. Es geht um Gott und Ficken, da hat man halt starke... Ja, da hat man entweder oder, Alter. Okay, und heutzutage ist die Offenheit über Sex zu... Geht die Offenheit über Sex zu weit? Findet ihr, dass es zu weit geht? Starke Zustimmung. Über Sex? Ernsthaft? Ja. Okay, ich bin ganz leicht bei Ablehnung. Ich finde es teilweise... Ach, keine Ahnung. Mir geht wisst das ihr, alles was, nur noch auf den Sack. Mir zu viel Edgelording. Ich will nicht, ja, ich muss nicht Jennifer Rostocks Titten sehen und ich muss auch nichts darüber lesen, irgendwie wer mit wem, wie und warum. Wisst und so. Das sind was, Sachen, ja, genau. die ins Privatleben gehören, dieses überall Sex, Sex, Sex, Sex, Sex, das demystifiziert das Ganze. Sex on the beach. Ja, in der Popmusik wird es irgendwann da jetzt dann irgendeinen Skandalstar geben, der dann auf der Bühne Sex haben möchte. Ich sag euch das, das wird irgendwann noch kommen. Weil es ist mittlerweile, finde ich, dass in der Popmusik drängt das diese Zwangssexualisierung in Anführungszeichen, dass du immer mehr ein Edgelord sein möchtest, was du auf der Bühne als Performance hast. Und ich meine, ja, das mag ja auch toll sein und es mag auch Porno-Rap geben oder so, was auch sein Genre sein kann, aber ich finde es halt schon so, ich weiß nicht, schon halber abgedroschen, um ehrlich zu sein. Also irgendwie also ich weiß nicht, wie Kinder heute aufwachsen. Für mich ohne Internet, mit drei Fernsehkanälen und irgendwie Radio und Kassetten und so, war Sex noch was völlig Mystisches, bis man irgendwie in die Zeit kam, wo man das dann selber mal ausprobiert hat. Aber ich verstehe überhaupt nicht, oder ich verstehe schon, dass das heute so entwertet ist, weil es halt ja, überall und jederzeit ist, statt halt irgendwie, ne, wie es früher war. Wisst ihr, was mir immer so auf den Sack geht? Aber wenn du dir die 20er anguckst mit Zwingen, das war extrem offen, was jetzt. Nein, ich meine, aber trotzdem, ja, diese, aber man, es wurde nicht so in den Medien und überall. Also wenn du heute teilweise nachmittags siehst, was da dann irgendwie gezeigt und diskutiert wird. Ja. Also das ziehe ich ja natürlich auch aus der Vergangenheit. Ich meine, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist mit diesen ganzen Talkshows und diesem ganzen Scheiß. Aber wenn ich da manchmal die Themen gesehen habe, habe ich mir schon gedacht, was soll das? Da sitzen 14-, 15-Jährige vorm Fernseher. Du musst die Köpfe nicht doch mit Scheiße füllen. Ne? Wobei ich glaube, ich gehe auf Ablehnung. Eigentlich kümmert es mich nicht, was die Öffentlichkeit macht. Mir geht's halt. Das Einzige, was mir auf den Sack geht, ist immer dieses, keine Ahnung, diese Sendungen, wo halt Frauen so über Sex reden. Paula kommt auf Six. Oder was weiß ich, so ein ganz berühmter Podcast anscheinend ist Sexvergnügen mit außer zwei Tussen. Und da, weißt du, und immer ist es dieses, yeah, jetzt reden Frauen über Sex, weil eigentlich ist es tabu. Wow, das gucke ich mir jetzt an, yeah. Das ist ja, so, was soll die Scheiße? Fickt einfach mal. Oder fickt nicht fertig. Das ist eigentlich ein guter Ansatzpunkt, weil nur durch die Sexualisierung der Gesellschaft bis zu dem Grad haben die SJWs überhaupt einen Hebel. Ja. Wenn Sexualität nicht so im Vordergrund stehen würde, wie das heute ist, hättest du dieses Problem nicht mit den SJWs, weil dann wäre auch sexuelle Identität nicht so wichtig. Das stimmt allerdings. Also wäre es vielleicht doch besser, wenn man... Und ich weiß nicht, also Öffentlichkeit und Sex... Es sind für mich einfach zwei Paar Schuhe. Aber ich bin halt auch ich, keine Ahnung. Andere sehen das halt vielleicht anders, aber mir ist es schon zu viel, wie es jetzt ist. Ja, ich weiß nicht. Ich finde, das ist, das ist halt so ein bisschen eine Geschmacksfrage und es ist auch so ein, aber ich denke, das wird sich regulieren. Das ist, weil es halt immer noch relativ neu ist, aber ich glaube, wir sind ziemlich bald an einem Punkt angelangt, wo die Leute einfach ihre Witze drüber machen und das war's. Und das nicht damit so hausieren gehen die ganze Zeit. Das ist ja auch das, was bei dem LGBT-Kram die meisten Leute nervt, dass das halt so persönlichkeitsdefinierend dargestellt wird. Ja. Und es ist immer im Zentrum von allem, worüber geredet wird. Und ja, keine Ahnung. Ich denke, das reguliert sich von selbst. Ancap-Sexualist oder wie man das dann nennt. Ja, aber ich denke, wir sind jetzt bei der Auswertung. Jetzt wollen wir mal sehen, wo du stehst. Ja. Ich habe Angst, ich will das Ergebnis mal, nicht angucken. Und dann müssen wir die Diagramme aufeinanderlegen. Wenn wir dann daraus ein Hakenkreuz basteln, dann ist das Weltraum auf dem Dings hier ein rechter Channel, ja. Ja. So, ich habe mich nochmal eingeblendet, Abel. Wenn du mich mal kurz einblenden kannst, erkläre ich das nochmal kurz. Nein. Sau, du. Wo? So, okay, das hier ist die Auswertungsseite. Da wird das groß erklärt. Ist aber eine relativ einfache Sache. Hier ist ein Diagramm. Das ist rechts und links und autoritär zu libertär organisiert. Und da gibt es dann jeweils Quadranten, in denen man landen kann. Wo man halt eher reinfällt. Ja, ich weiß nicht... Ist halt ein englischer Begriff, ja, weil liberal ist nicht das gleiche wie libertär. Liberal heißt im Englischen links, ja. Und libertarian heißt liberal. Ja, na gut. Ich wollte es nur ganz klar machen. So, da haben sie das hier schön gemacht, ne? Stalin sehr autoritär links, Hitler ganz leicht rechts autoritär, Thatcher deutlich rechts autoritär, viel schlimmer als Hitler. Milton Friedman ist das, glaube ich, der Ökonomist, rechtsliberal, Gandhi linksliberal. Nicht Ökonomist. Die leben noch alle, die haben nämlich alle den Test gemacht. Ja, ganz ehrlich. Friedman da drauf, so wichtig ist der doch nicht. Ich frage mich, woran die das festgemacht haben. Also, der Gandhi hat auch an Hitler einen Brief geschrieben. Ja, ja. Er wollte Geld verdienen. Ja, wo er meinte, dass er nicht dran glaubt, dass er so schlecht ist, wie die Presse das sagt. Ja, Gandhi war auch so eine Mutter Therese, hat auch Geld von allen genommen. Ja. So, und dann kommen wir jetzt zum... Junge Mädchen. Oha, Alter. Was ist dann kommen wir zu meinem Ergebnis. Ich bin, ich habe einen Linkswert von 5,63 und einen Liberalwert von 6,1. Nazi. Karton. Nazi. Ein furchtbarer Nazi. Ja, ganz nah an Hitler. Geil. So. Also, ich blende meins jetzt nicht ein, aber stellt euch einfach einen Dot weiter links und weiter unten vor. Noch weiter links unten. Was sind deine also ja, ich habe 6,88 und 6,21. Hä, krass. 6,88 links. Ich hab minus 6,63 und minus 6,87. Okay. Blende doch mal ein zum Visualisieren. Wir sind alle Schweine links, geht das? So wie es aussieht. Machst du links oben im Hangout dieses Bildschirmfreigabe und klickst dann den Monitor an, den du freigeben willst. Oder das Programm kannst du noch Programm geben. Einmal mit Profis. Oh Gott! Einmal mit Profis. Hypis, Krepen, was ist denn jetzt los, ey? Ich blende mal noch meins. Ja, bei mir macht das auch manchmal irgendwie komische Sachen. Oh Gott, du hast dein Bildschirm freigegeben. Sind alle meine Pornos. Hier, das ist von mir. Also ich bin mehr ökonomisch was auch immer. Economic Alter, Left Right minus 3,5 und so. Oha. Minus 5. Okay. Und dann tue ich mal noch den Sally einblenden, um zu gucken, wie pro Hitler er ist. Boah, gar nicht pro Hitler. Da bin ich. Ich mache den Test auch eigentlich so alle paar Monate irgendwie, nur weil es mich interessiert, ob sich da mal was ändert. Ja. Aber da ändert sich nicht viel. Aber bei mir ändert sich hin und wieder mal ein bisschen. Was ich war in der Vergangenheit, war ich auch mehr wie deiner, also wie dein Punkt. Aber ich bin in der letzten Zeit bin ich ein bisschen weiter nach rechts gerutscht. Also. Aber nur nach, du meinst nur nach rechts, also aber nicht nach oben. Nicht nach oben, nur nach rechts. Okay. Wie weit? Wo bist du jetzt? Beim Liberal zu autoritär Wert? Minus 5,3. Oh, okay. Also immer noch deutlich im Quadranten. Ja. Wow, Alter, guck euch das an. Oh, shit. Da hat der Chat uns echt kotzen müssen. Du kannst mich auch noch mal, wenn du willst. Ja, so läuft das mit den Peppel-Nazis. Ja, und wir sind dann... Wow. Alter, guck das an. Oh Gott, der endlose Kommentar. Oh, jetzt sind alle den Chat und wie wir alle beleidigt haben. Alle Zuschauer. Scheiße. Warum? Ja, keine Ahnung. Ich weiß jetzt auch nicht. Man sagt uns immer nach, dass wir rechts sind. So ein bisschen... Ja, klar, weil man dann in so einer Situation ist, wo man sich dann rausargumentieren muss. Weißt, weil man halt sowas zugesprochen bekommt. Das ist einfach ein dummes, keine Ahnung. Weil ich fände sozusagen die Diskussion über die einzelnen Punkte, fände ich wesentlich interessanter, wie sich die einzelnen Punkte vorzuwerfen. So nach dem Motto, boah, dein Punkt ist zwei weiter rechts, wie kannst du nur? Oder dein Punkt ist zwei weiter links, wie kannst du nur? Und ich fände die Diskussion um die Policies, fände ich viel interessanter. Weil bei mir, ich bin selber eigentlich eher so pragmatisch, ich bin eigentlich eher so links, libertär, aber ich kann mich auch mit anderen Policies anfreunden, wenn die einfach ordentlich kommuniziert und erklärt werden und die Sinn ergeben, weil ich will nicht irgendeinem politischen Konzept auf Glaubensbasis hinterherrennen, das ist so mein Ding, so, deswegen bin ich da eigentlich immer offen, mir andere Positionen anzuschauen und anzugucken, also... Im Chat wurde gerade gesagt, es würde unter Umständen die Dimension nationalistisch und internationalistisch fehlen. Wegen den Globalists. Ja, Globalisierung und Nationalismus. Also finde ich, wird in dem Test auch nicht gut rausgearbeitet. Ja, es ist halt natürlich auch immer eine Vereinfachung. Abel, nimm mal deine Verantwortung wahr. Warum? Sally, was tust du da? So nee, sah ich mit 16 aus, als mein Bart angefangen hat, da hier zu sprießen. Nennt man doch Albanerbärtchen. Ah, okay. Aus den Albaner Bergen. Nee, aber ja, keine Ahnung. Es fehlen auch noch ein paar Sachen in dem Test, auch noch ein paar andere Sachen. Ja, klar, aber... Ich weiß nicht, ich finde das immer, weil der ständige Vorwurf immer kommt, ihr seid Nazis, ihr seid rechts, ihr gehört zu diesen Neo-Rechten oder was weiß ich, Alt-Right und so weiter. Ich finde, das ist einfach ein ganz gutes Instrument, um einfach mal zu zeigen, nee, hier, so, da bin ich und jetzt redet mit mir über das Thema, über das wir gerade reden. Ja, genau. Also, ja, schon, weil halt, keine Ahnung, das ist nervig. Es ist nervig. Joa, Kinder, haben wir es dann soweit? Sind wir jetzt erleuchtet? Ich hoffe, also wir haben unsere Zuhörer nicht verschreckt. Ja, mit wir jetzt endlich die Partei des demokratischen Patriotismus gründen. Ja. Ja, patriarchalischer, nationalistischer Kommunismus. Völker dieser Welt, lass die Deutschen Deutsche sein. Proletarier aller Länder, wir bauen eine Mauer. Wir brauchen Arbeiter. Ja, mal sehen, was uns mit der Mauer und so noch ins Haus stehen wird in Südeuropa in den nächsten Wochen, Monaten. Wenn der Erdogan wirklich ernst macht, damit da die Grenzen aufzumachen, haben wir gut zu tun da unten. Ach, der Erdogan, ey. Was der Erdogan da vielleicht seinen Leuten auch nicht erklärt, ist, dass wenn er sich mit der EU komplett verscherzen tut, dann wird die Türkei starke ökonomische Probleme bekommen, weil Beitrittsverhandlungen für die EU sind immer deswegen interessant, weil dann Milliarden in das Land fließen, um verschiedene Sachen umzusetzen, wie effektivere Behörden, weniger Korruption, Infrastrukturprojekte etc. etc. Und natürlich ist es dann von Erdogan ein kluger Schachzug, einfach nur die Gespräche aufzunehmen und es dann zu verwerfen und das Kapital abgezogen zu haben. Aber so im Endeffekt ist sozusagen der Hauptkritikpunkt von der EU an Erdogan, dass Erdogan, um seine eigene Macht zu schützen und zu stärken, er sehr, sehr oft Menschenrechte stark verletzt und tut und eigentlich sozusagen die Forderung nur ist, dass Menschenrechte stärker eingehalten werden. Mhm. Natürlich sind die Flüchtlinge an der Seite auch wichtig, aber die Beitrittsverhandlungen in der Vergangenheit, die sind immer deswegen ins Stocken geraten, weil man sich in der Türkei nicht darauf einigen konnte, Menschenrechte so wahrzunehmen, wie die Europäer sie interpretieren. Es gibt natürlich auch die muslimische Menschenrechtserklärung, die mal in Ägypten stattgefunden hat, wo dann einfach die Menschenrechte, wie der Westen sie deklariert hat, genommen worden sind, außer es ist, und dahinter geschrieben hat, außer es ist nicht mit der Scharia zu vereinbaren. So dumm, ey. Und wenn man dann dieses hört, Menschenrechte, wir haben ja unser eigenes Ding, dann meinen die damit Menschenrechte plus Scharia. Und das ist dann das sozusagen wo man sich beißt. Ja, heißt es dann auch, Scharia hat keine Menschenrechte, weil man Menschenrechte plus Scharia sagt? Nee, also die Idee ist, wortwörtlich Menschenrechtserklärung wie von den Vereinten Nationen nehmen und dann am Ende except for when a Sharia tells you to do otherwise. Okay. Und die ökonomischen Einbußen für die Türkei sind ja schon da. Also der Tourismus liegt doch schon am Boden. Ich habe gerade letztens auf der Fahrt mit der Terrorismus? Bahn, der Tourismus. Ach so. Auf der Fahrt mit der Bahn mitgehört, wie jemand erzählt hat, dass er da war und dass in dem Hotel in der gesamten Gegend nur Türken waren. Als Touristen. In den Hotels, in denen vorher die Gäste aus Europa waren halt. In dem Jahr auf einmal nur Türken und in den meisten Hotels Alkoholverbot, Bikiniverbot etc. Er hat gemeint, es waren die härtesten 2 Wochen seines Lebens. Also da scheint es halt schon so zu sein, die wollen die Hotels vollhalten und deshalb machen sie es halt super günstig für die Landsleute, aber für die 3-4 ausländischen Touristen ist es halt wohl gar nicht mehr lustig da. Wenn du fürs Bier irgendwie 20 Kilometer fahren musst. Und für die Türkei ist halt der Tourismus sozusagen eine Fetischwirtschaft, so wie in Deutschland Autos oder wie in den USA Hollywood. Gibt es halt für jedes Land so einen nationalen Fokus. Und Türkei ohne Tourismus ist halt eher doof, um das milde zu formulieren. Also, und die Türkei hat halt in den letzten 5 Jahren Inflation im zweistelligen Bereich gehabt. Also eigentlich sind die ziemlich am crumblen, also sozusagen der Staat bröckelt unter ihren Füßen weg. Und ich bin so froh, dass das Projekt sich zerschlagen hat mit der Filiale von dem Hardware-Versender in Istanbul. Ja, ich war schon drauf und dran, das echt zu machen, weil es nach einer interessanten Aufgabe aussah. Aber heute bin ich froh, dass ich es nicht gemacht habe. Du, Türkei kann auch ganz toll sein, glaube ich. Das habe ich auch, glaube ich, schon öfter mal gesagt. Ich war da mal 95 und es war das netteste Land, in dem ich je war. Leute, die mich zum Essen einladen, weil sie mich auf der Straße treffen. Ja, da gehen sie dir noch nicht auf den Sack in Deutschland. Ja, da war das in Deutschland auch noch nicht so... Gar nicht. Ja. Da waren es halt die Kanaken. Nö, aber ich habe damals auch schon gerne Döner, also sowas nicht. Döner! Ich gehe in die Türkei. Nee, das war eher Zufall. Ich war in Griechenland und ein paar Jungs meinten, Türkei ist so billig und so klasse. Und ich dachte mir, die Schifffahrt kostet das, Türkei kostet das am Tag. Okay, dann fährst du jetzt mal nach Pergamon. Weil ich wollte dahin, wo der Altar war, der jetzt in Berlin im Museum steht. Und habe ich das mal gemacht, so auf eigene Faust. War schon lustig. Das war eher Zufall. Aber wie gesagt, bis ich in Japan war, waren das auf jeden Fall die besten Gastgeber, die ich je gesehen habe, die Türken. Geil. Weil du Geld hattest. Nee, eben nicht. Das ist ja das Geile. Ich hatte abgerissene Shorts an und ein T-Shirt und einen riesen Rucksack, so wie du dir einen 90er-Jahre-Rucksacktouristen vorstellst. Ah, ja, okay. Und dann sitzt du im Bus neben jemand, der sagt, ja, mein Vater hat so eine Teppichknüpferei und Import-Export in Istanbul. Wenn du willst, kannst du ja mal vorbeikommen. Und du denkst dir natürlich, ja, klar. Mal vorbeigehen, sagst, hey, ich habe kein Geld. Weißt ja, nee, so war das nicht gemeint. Du kommst vorbei und schaust dir das an. Ich will dir das zeigen, bla, bla. Und du kommst dahin, kriegst Tee, was weiß ich, kriegst die ganz besten Stücke gezeigt, einfach nur, weil du der Typ bist, den der Sohn vom Chef irgendwie kennengelernt hat aus Deutschland. Ja. Ohne, dass dir jemand was verkaufen will. Ich komme an in Izmir und ein Typ kommt auf mich zu und sagt, suchst du Hotel? Und ich denke mir so, ja, klar. Und er so, weißt du was, kommst du mit bei mir in den Laden und wir suchen dir ein Hotel? Und ich so, ja, komm, naja, gut, schauen wir mal, wie es wird. Ende war, das war ein Wasserpfeifenladen. Und die Jungs haben mich an zwei Abenden zum Essen eingeladen und haben mich den Leuten auf der Promenade vorgestellt, die ihre riesigen Wasserpfeifen von ihnen gekauft haben und so. Und ich hatte die drei besten Tage in Izmir, die haben mir ein Hotel besorgt. Das war dann ein bisschen teurer, es hat nicht 1,50 Mark pro Nacht gekostet, sondern 2,50 Mark. Also alle Vorurteile absolut unbestätigt in der Türkei. Ist der Hammer gewesen. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber das war ein Fest, da zu sein. Ja, das Ding ist ja auch, dass die Türkei hat jetzt letztlich mit der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit auch die Gespräche gestartet, was ja sozusagen der Counterpart zur EU wäre. Mhm. Und wenn sie, also China hat es zur Bedingung gemacht, dass sie aus der NATO austreten müssen. Und das wird auch nochmal ziemlich einen Sprengstoff geben, wenn sie das dann wirklich machen oder nicht machen. Aber die Türkei war eh schon immer so, dass sie mit allen geflirtet haben und schon immer West und Ost sich ausgerichtet haben, um halt dann einen eigenen Vorteil sozusagen aus der strategischen Position, wo das Land denn liegt, auf der Karte rauszuziehen. Das machen sie seit ein paar Jahrhunderten und die Türkei ist der traurige Rest von dem, was über ist. Ja. Ja. Nun gut, Kinder, sollen wir es dann mal dabei belassen und dann uns verabschieden von unseren Zuhörern und so. Ja, ich werde mich wieder den Welten des Fußbades und der Vitamine und so zuwenden, geil, um meine Erkältung zu kurieren. Ist gut, ja? Kinder? Ist gut. Hat uns gefreut und so, wir werden es mal noch irgendwie veröffentlichen, so das Ergebnis. Also wie das aussieht, wenn die verschiedenen Punkte von den Affen Menschen. Ja, speichert eure Bilder mal ab. Ja. Zu diesem Zwecke. Jetzt müssen wir den Channel in Weltraum-Kosmonauten-Affen umbenennen oder so. Ja, Weltraum-Kosmonauten. Weil wir alle so stalinistisch links sind. Ja. Nun gut, Kinder. Kosmos-Affen. Und so. Man hört sich morgen 18 Uhr pünktlich wie immer. Ja.